ganz lieb anschaust, dann hol. Lichtjahre vom Mainstream entfernt. Querfunk. Fangen wir jetzt mal von vorne an. Street Art. Digitale Bohème, Selbstausbeutung. Über politisch, wissenschaftlich, kulturelle und gesellschaftliche Fragestellungen. Organisieren und so. Vandalismus. Spaß. Blick auf die Praxis. Abgründig sehnsüchtigen Elektropop. Läuft es gerade im Rahmen dieser ganzen Computer-Paranoia-Terrorangst? Wurthüls. Die neuen Stufen der Konflikteskalation nach Friedrich Glasel. Erste Ebene. Win-win. Es ist noch alles offen. Stufe 1. Verhärtung. Konflikte beginnen mit Spannungen, zum Beispiel gelegentliche Aufeinanderprallen von Meinungen. Es ist alltäglich und wird nicht als Beginn eines Konflikts wahrgenommen. Wenn daraus doch ein Konflikt entsteht, werden die Meinungen fundamentaler. Der Konflikt könnte tiefere Ursachen haben. Stufe 2. Debatte, Polemik. Ab hier überlegen sich die Konfliktpartner Strategien, um den anderen von ihren Argumenten zu überzeugen. Meinungsverschiedenheiten führen zu einem Streit. Man will den anderen unter Druck setzen. Schwarz-Weiß-Denken entsteht. Stufe 3. Taten statt Worte. Die Konfliktpartner erhöhen den Druck auf den jeweils anderen, um sich oder die eigene Meinung durchzusetzen. Gespräche werden zum Beispiel abgebrochen. Es finden keine verbale Kommunikation mehr statt und der Konflikt verschärft sich schneller. Das Mitgefühl für den anderen geht verloren. Zweite Ebene. Win-Lose. Ab hier Gewinner und Verlierer. Stufe 4. Koalition. Images. Der Konflikt verschärft sich dadurch, dass man Sympathisanten für seine Sache sucht. Da man sich im Recht glaubt, kann man den Gegner denunzieren. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern darum, den Konflikt zu gewinnen, damit der Gegner verliert. Stufe 5. Gesichtsverlust. Der Gegner soll in seiner Identität vernichtet werden, durch alle möglichen Unterstellungen oder ähnliches. Hier ist der Vertrauensverlust vollständig. Gesichtsverlust bedeutet in diesem Sinne Verlust der moralischen Glaubwürdigkeit. Stufe 6. Drohstrategien. Mit Drohungen versuchen die Konfliktparteien, die Situation absolut zu kontrollieren. Sie soll die eigene Macht veranschaulichen. Man droht zum Beispiel mit der Forderung, 10 Millionen Euro, die durch die Sanktion, sonst sprenge ich ihr Hauptgebäude in die Luft, verschärft und durch die Sanktionspotenzial Sprengstoff zeigen, untermauert wird. Hier entscheiden die Proportionen über die Glaubwürdigkeit der Drohung. Dritte Ebene, Lose-Lose. Ab hier gibt es nur noch Verlierer. Stufe 7. Begrenzte Vernichtungsschläge. Hier soll dem Gegner mit allen Tricks empfindlich geschadet werden. Der Gegner wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Ab hier wird ein begrenzter eigener Schaden schon als Gewinn angesehen, sollte der des Gegners größer sein. Stufe 8. Zersplitterung. Das Unterstützersystem des Gegners soll mit Vernichtungsaktionen zerstört werden. Stufe 9. Gemeinsam in den Abgrund. Ab hier kalkuliert man die eigene Vernichtung mit ein, um den Gegner zu wissen. Peng. Wie ihr gehört habt, die neuen Stufen der Eskalation nach Glasel, 1980 rausgekommen, und viele Hörerinnen und Hörer werden die ein oder andere Stufe in ihrem Leben auch schon erfahren haben. Eine Sache, die bei Konflikten immer wieder eine Rolle spielt, ist die Aggressivität, der wir uns heute eingehend widmen wollen. Das ist ja ein Macht, ich bin nichts weiter als Monopoly. Die Mitte. Bei Menschen verstehen wir unter Gewalt und Aggression den Einfluss auf einen anderen Menschen, ohne dass der seine Zustimmung gegeben hätte. Das ist eine allgemeine Definition der Gewalt. Im Tierreich ist es natürlich etwas schwieriger, so zu definieren. Aber letztendlich ist es ein Angriff auf die Integrität eines anderen Organismus. Wenn wir zunächst ins Tierreich blicken und die Menschen erstmal beiseite lassen, welchen Motivationen ganz grundsätzlich entspringen denn Aggressionen, beziehungsweise anders gefragt, welche Ziele werden durch ein aggressives Verhalten denn überhaupt verfolgt? Bei der Aggression im Tierreich müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Ebene der Gewalt zwischen verschiedenen Arten und die Gewalt innerhalb einer Art. Also bei der Gewalt zwischen Arten denkt man zum Beispiel daran, dass Raubtiere andere Tiere erbeuten und dabei setzen sie natürlich Gewalt ein. Das heißt, hier ist Gewalt eine notwendige Maßnahme, um zu überleben, um an Beute zu kommen. Das ist natürlich eindeutig Gewalt. Also ein Zebra, das von einem Löwen gefressen wird, findet das garantiert nicht schön. Also da sehen wir eine evolutionär auch verständliche Ebene der Gewalt, die eigentlich kaum hinterfragt wird. Aber dass diese Thematik Gewalt gegen andere Arten ist bei den Raubtieren ausgeprägt, bei den meisten anderen Arten aber nicht. Es sei denn, dass sie in Verteidigung treten. Also wenn auch eine ansonsten friedliche Art bedroht wird, wenn die Nachkommen bedroht werden, auch dann können fast alle Arten aggressiv werden und sich wehren. Also hier sieht man sofort auch eine Ebene, die in jedem einleuchtet. Da ist Gewalt eine Strategie zum Überleben. Das wäre die eine Frage, wie das in der Natur entstanden ist. Anders ist es natürlich bei der Gewalt innerhalb derselben Art. Und auch da hat man inzwischen gute Hinweise drauf, wann sowas auftritt. Selbst bei friedlichen Arten sieht man plötzlich, dass auch Gewalt innerhalb einer Art auftreten kann, wenn die Nahrung knapp wird, also wenn der Kampf um Ressourcen geht, wenn die Geschlechtspartner knapp sind, das sehen wir bei vielen Tieren, kämpfen die Männer darum, wer denn das Alpha-Männchen ist und eben manchmal auch das Thema Territorium, also Lebensraum. Also wenn der knapp wird, kann auch Aggressivität auftreten innerhalb der Art. Und dann gibt es Spezialthemen von Aggressivität innerhalb, wie Kindestötung, Geschwistermord, sexuelle Gewalt. Das sind so die Themen, die wir auch innerhalb der Art beobachten. Und wenn wir jetzt erstmal ins Tierreich blicken, und da auf zwei Tiere näher eingehen, die uns Menschen nahe sind, nämlich die Menschenaffen, der Bonobo und der Schimpanse. Ja. Über die zwei Menschenaffen sagen Sie in einem Vortrag, dass die eben genetisch sehr eng mit den Menschen verwandt sind. Und man beobachtet da bei den Bonobos und Schimpansen ganz unterschiedliche Aggressionsverhalten. Können Sie bitte auf diese zwei Arten von Affen eingehen und skizzieren, welche Rolle Aggression unter Schimpansen einerseits und Bonobos andererseits spielt? Also zunächst einmal, die Evolutionsforschung hat gezeigt, dass seit etwa 6 Millionen Jahren ein gemeinsamer Vorfahre bestand für die Linie, die zum Menschen führte und zu der Linie, die zu den Bonobos und Schimpansen führte. Deshalb lag auch die Herkunft dieses Vorfahrs lag in Afrika. Das ist wohl ziemlich geklärt. Bonobo und Schimpanse hat man lange Zeit für eine Art gehalten, nämlich für Schimpansen. Erst vor wenigen Jahrzehnten hat man erkannt, dass Bonobos eine andere Art sind, aber ganz nah verwandt mit dem Schimpansen. Und hier geht man davon aus, dass es gemeinsame Vorfahren vor 1 Million Jahre gab. Das ist also erstmal das evolutionäre Szenario. Das heißt, wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit viele Gene gemeinsam mit den Menschenaffen. Und man muss auch natürlich sehen, dass die nächste Stufe vorher waren die Gorillas, mit denen wir auch relativ nah verwandt sind. Das ist die Ebene der Evolution. Wenn wir uns Gewalt anschauen bei den Primaten, also den Menschenaffen, dann stellen wir fest, dass dieser Zweig im Tierreich, also bei den Säugetieren, ein Zweig ist, bei dem Gewalt und Aggression vergleichsweise häufig vorkommt. Also häufiger als zum Beispiel bei Huftieren oder bei Walen. Also das ist eine Beobachtung, die die Evolutionsbiologen gemacht haben. Wenn wir uns jetzt Schimpanse und Bonobo anschauen, so gibt es im Aggressionsverhalten deutliche Unterschiede. Schimpanse ist relativ aggressiv, relativ gewalttätig, wenn Bonobos vergleichsweise friedlich sind. Jetzt muss man immer sehen, wann taucht Gewalt bei Schimpansen auf. Schimpansen leben sozial in Gruppen zusammen und dieses Zusammenleben ist in der Regel friedfertig. Aber es kann durchaus zu Streitigkeiten kommen, insbesondere dann, wenn es Rangkämpfe gibt, also wenn die Männchen darum kämpfen, wer ist das Alpha-Tier einer Gruppe, dann kämpfen die miteinander und üben Gewalt aus. Gewalt wird ausgeübt, wenn die Nahrung knapp wird oder wenn sie um Nahrung gestritten wird. Und was man bei Schimpansen auch gesehen hat, Schimpansen leben als Gruppe zusammen und gehen manchmal mit benachbarten Schimpansengruppen ziemlich aggressiv um. Sie können also auch Krieg führen, andere Schimpansen erbeuten und dann auffressen. Also da sehen wir plötzlich also eine sehr dramatische Entwicklung der Gewalt. Beim Bonobo ist es relativ anders. Die sind vergleichsweise friedlich in der Gruppe. Was man aber beobachtet hat, dass Bonobos sehr häufig Aggressivität dadurch unterdrücken, indem sie sexuelle Kontakte haben. Und zwar ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Also Männer mit Frauen, Frauen mit Frauen, Frauen mit Kindern, Männer mit Kindern. Also durch die Bank weg. Also da hat die Evolution einen Weg gewählt, wie Aggression in den Griff zu bekommen ist. Also das ist wohl ziemlich geklärt. Also zwei völlig unterschiedliche Entwicklungslinien. Bei den einen Aggressivität sichtbar und bei den anderen unterdrückt. Wenn man jetzt die Menschheitsgeschichte sich anschaut und vom Homo erectus über verschiedene Zwischenstadien bis heute dem modernen Menschen in einem kapitalistischen, fast global kapitalistischen Zusammenhang, wie hat sich denn das aggressive Verhalten entwickelt? Kann man da irgendwelche Kontinuitäten kennen, was der Umgang mit aggressivem Verhalten seitens der Menschen angeht? Wir stammen evolutionär aus einem Zweig, in dem Gewalt in dem Kontext, wie ich eben erwähnt hatte, also Ressourcenknappheit, Nahrungsknappheit, Partnerknappheit, durchaus vorhanden ist. Das heißt, wir können genetisch davon ausgehen, dass es sowas wie Gewaltgene gibt, die auch bei uns vorhanden sind. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie hat sich Gewalt im Zuge der Menschheitsgeschichte entwickelt? Da gibt es also ganz spannende Tendenzen, denn es zeigt sich, dass wir Menschen erstmal soziale Lebewesen sind. Wir sind aber gleichzeitig auch extrem kooperative Lebewesen und wir sind sehr hilfsreich altruistische Lebewesen. Und da unterscheiden wir uns schon von unseren nächsten Verwandten, die zwar auch sozial und zum Teil kooperativ sind, aber wenig altruistisch, so wie wir es sind. Und jetzt gibt es eine spannende Hypothese von Steven Pinker, einem amerikanischen Psychologen und Soziologen, auch Evolutionsbiologen, der gesagt hat und geprüft hat, wie hat sich denn die Gewalt in den letzten 100.000 Jahren bei uns Menschen verändert. Und er kommt zu der steilen Hypothese, dass die Gewalt von den Jägern und Sammlern zur modernen Zivilgesellschaft zurückgegangen ist, und zwar dramatisch zurückgegangen ist. Das ist im Moment etwas überraschend, aber der Befund ist so, man hat also nachgeprüft, wenn man Knochenfunde hat von Jägern und Sammlern oder von indigenen Stämmen, die noch nicht zivilisiert sind, dass doch die Todesrate und die Gewaltrate an Knochen relativ hoch ist. Man geht zum Teil aus von Gewaltraten von 10%, 20%. Das heißt, also 10-20%, insbesondere der Männer, starben durch Gewalteinwendung. Bei den Schimpansen liegt der Faktor sogar bei 30-40%. Dagegen, wenn wir eine moderne Gesellschaft anschauen, ist die Gewalt in der Größenordnung auf 100.000 Menschen kommen im Jahr 5 bis 10 Menschen durch Gewalt ums Leben. Also ist deutlich reduziert. Jetzt hat man natürlich, wenn man die Medien schaut, das gegenteilige Einblick. Man hat das Gefühl, Gewalt nimmt ständig zu. Aber das, was wir dabei vergessen, ist, dass wir heute in den Medien von Gewalt erfahren, die irgendwo auf der Erde passieren. Und wir vergessen, dass wir inzwischen 7 Milliarden Menschen sind. Das heißt, bezogen auf die gesamte Population der Menschen ist die Gewalt tatsächlich in den Zivilgesellschaften deutlich reduziert. Also das ist ein spannendes Phänomen, was also heftig diskutiert wird, weil natürlich das Argument ist, aber wir haben natürlich die großen Kriege. Das ist richtig, bei denen Millionen Menschen umkommen. Die führen kurzfristig zu einer Veränderung des Bildes. Das heißt, trotz allem scheint also die These von Steven Pinker zu stimmen, dass im Zivilisationsprozess Gewalt zurückgegangen ist. Der Evolutionsbiologe Steven Pinker, dessen Studien Herr Wink hier zuletzt angesprochen hat, der hat, das hat mir Herr Wink auf Nachfrage beantwortet, so eine Definition von Gewalt, nämlich dass Gewalt ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheit mit Todesfolge meint. Das ist seinen Forschungen geschuldet, wie wir gehört haben. Der hat Knochen von Menschen erforscht, dass Gewalt allerdings und eben auch Aggressionen durchaus auch in anderer Gestalt als in Form von Mord oder Totschlag auftreten können und dass nicht die Gene allein für aggressives Verhalten, vor allem unter uns Menschen, verantwortlich sind. Auch darüber hat Herr Wink gesprochen, das hören wir gleich. Das bisschen Menschen und die höchsten Würdenträger. Ja, betroffen, unerwartet gab es den Kursus Gewalt, sinnlich erleben. Nazis fast, autonome, sogenannte, selbsternannte Menschenfreunde. Und schon fühlte man sich auch ein bisschen Fremden gehasst. Sie hatten nämlich Angst, denn es flogen, nein, keine Brandsätze, aber Eier und die nicht zu knapp. Doch sie blieben tapfer, sie würden sich nicht beugen, vor welchem Mob auch immer. Und übrigens auch nicht vor Missbräuchern und Schmarotzern, der wie sagt, letzteres sagten sie anderen Tags nicht so laut im sachlichen Ton. Und mit vereinigten Kräften brachten sie ihr Gesetz durch. Das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um. Wir fliegen nicht gleich die Löcher aus dem Käse, sagt mein Mann. Take it easy, altes Haus, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Und so einfach wird der alte Dampfer auch nicht untergehen. Muss ja, das Gerede wurde lauter und lauter, außerhalb des deutschen Planeten. Also nichts wie, pack die Lichterkette ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Schweigen gegen den Hass, in der schönen Weihnachtszeit, ein Zeichen setzen. Nein, hier wurde niemand ausgegrenzt im Wettbewerb der Leuchten. Mancherorts leuchtete man gar gegen Hass und alliierte Bomben. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Nun denn, Schultern geklopft, Hände geschüttelt, nun war's amtlich. Man hatte kollektiv böse geträumt. Und nicht schlimmer als anderswo übrigens. Herrgott, zack, Rabanne, Rabum. Das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um. Wir fliegen nicht gleich die Löcher aus dem Käse, sagt mein Mann. Take it easy, altes Haus, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Zuletzt äußerte sich Herr Wink zur Evolution des Menschen und dessen Aggressivität. Die These, die er unter Bezugnahme auf seinen Fachkollegen Steven Pinker äußerte, ist, Der Mensch hat sich im Laufe des Evolutionsprozesses, beziehungsweise beim Menschen sprechen wir ja über einen Zivilisationsprozess, der Mensch hat sich im Laufe dieses Prozesses sein aggressives Verhalten, naja, was heißt aberzogen, zumindest hat es sich objektiv reduziert, laut Steven Pinker, auf den er sich da bezieht, der Herr Wink. Und was die Gründe für diese Entwicklung sind, das erklärt uns Herr Wink im Folgenden. Wir haben auf der einen Seite Gewalt als evolutionäre Linie, auf der anderen Seite aber auch das Thema der Kooperativität und des Altruismus. Das sind so die Gegenspieler. Und was wir beobachten, ist, dass beim Menschen das Thema Kooperativität und vor allem Altruismus ganz stark sich ausbreitet, auch im Zivilisationsprozess. Also wir sind deutlich mehr altruistisch als Schimpansen. Und das Interessante ist, dass wir altruistisch sind, also anderen helfen, nicht nur innerhalb der Verwandtschaftsgruppe, das ist bei allen Tieren so, sondern dass wir auch altruistisch sind außerhalb der Verwandtschaftsgruppe. Dass wir auch andere Menschen als unseren Nächsten betrachten, dem wir helfen. Also das Bibelwort, helfe deinem Nächsten wie dir selbst. Das ist also eine kulturelle Entwicklung, dass wir also auch im Zuge der Kulturevolution Merkmale gefördert haben, die dem sozialen Kontext helfen. Und umgekehrt haben wir im Zuge der Zivilisation versucht, Gewalt zu reduzieren. Das Bibelgebot, du sollst nicht töten, ist ja nur ein Beispiel dafür. Das heißt, und dass wir natürlich dann im Zuge der Zivilisation die ganzen juristischen Prozesse eingeführt haben, um Gewalt möglichst zu reduzieren. Auch in der Erziehung versuchen wir, Gewalt zu reduzieren. Also wir haben als Mensch durchaus eine ganze Menge, wir haben erkannt, wie gefährlich Gewalt ist und versuchen es also mit vielen Maßnahmen in der Gesellschaft zu reduzieren. Das haben Tiere in der Form natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich ein Thema, was ich in meinem Vortrag angesprochen habe. Möglicherweise sind auch Selektionsprozesse am Werk. Also wir wissen, dass bei den Hunden, die stammen von Wölfen ab, Wölfen waren sehr aggressiv und durch Domestikation, also durch Auswahl der mehr friedlicheren Tiere und durch Züchtung dieser friedlichen, kann man innerhalb von wenigen Generationen vom aggressiven Phänotyp zum etwas freundlichen Phänotyp kommen. Und jetzt gibt es auch da eine Hypothese, dass wir Menschen uns vielleicht selbst domestiziert haben. Dass wir also im Zuge der Evolution eigentlich, und das waren wahrscheinlich, hat Darwin schon festgestellt, wahrscheinlich die Frauen waren, die nicht den hochaggressiven Mann genommen haben, sondern den kooperativen, altruistischen und weniger aggressiven Mann. Und dass auf diese Weise auch das Gewaltpotenzial bei uns Menschen rückläufig ist. Das ist eine der weiteren Hypothesen, die im Raum stehen. Sie haben ja schon gesagt, dass aggressives Verhalten also genetisch bedingt ist, sozusagen ein Stück weit. Ja. Trotzdem kann ich nicht so recht glauben, dass wir das natürlich uns auch abschauen von unserer Umwelt. Wie erlernen denn aus biologischer Perspektive Kinder aggressives Verhalten und Umgang damit? Das ist klar, wir Menschen sind natürlich keine reinen Genwesen. Wir haben natürlich genetische Anlagen, aber unsere Umwelt prägt uns ungemein. Man kann aggressives Verhalten auch durch Erziehung sanktionieren und reduzieren. Man kann es auch fördern. Das zeigen eigentlich alle Experimente, die die Menschheit gemacht hat. Also deshalb ist es natürlich auch eine der Aufgaben der Kulturgesellschaft, eben auch in der Erziehung Gewalt zu definieren, Gewalt negativ zu belegen und versucht, Gewalt zu vermeiden. Aber das gelingt uns natürlich nur mit Maßen. Also man braucht nur einfach, und das erwähne ich in Vorträgen immer, wenn man mal in ein Fußballstadion am Wochenende schaut, dann sieht man plötzlich eine Masse an Aggressivität freigesetzt von ansonsten sehr zivilisierten Menschen. Das heißt, also latent ist das immer noch da, aber es ist bei uns irgendwo kanalisiert in besondere Handlungsräume, sodass im täglichen Leben Gott sei Dank Gewalt kein so Riesenthema ist. Interessanterweise, Sie sagen jetzt kanalisiert, aber ich würde auch sagen, ein Stück weit akzeptiert. Ne? Also ja. Offenbar gibt es eine Akzeptanz oder ein Wissen darum, dass Aggressionen angestaut werden und dass es wahrscheinlich gut ist, genau den Leuten jetzt die Sublimierungsmöglichkeiten, will ich sie mal nennen, zu nehmen, weil sie dann eben irgendwie anderswo vielleicht sich so verhalten würden. Das war so die Idee von Konrad Lorenz, der gesagt hat, es ist ganz gut, wenn die Männer ins Stadion gehen können und da ihre Aggression loswerden können. Wird natürlich sehr unterschiedlich interpretiert, aber das war so Konrad Lorenz vor 40 Jahren, der sowas gesagt hat. Genau, ein Gegenspieler sozusagen zu Konrad Lorenz war ja Erich Fromm, der mit seiner Anatomie der menschlichen Destruktivität Lorenz' Thesen dazu, dass eben Aggressionen im Menschen läge und da es auch kein Drumherumkommen gibt, also dezidiert widersprochen hat. Und Erich Fromm schreibt in diesem Buch, dass die Lust an Zerstörung etwas sei, was nur auf den Menschen zutrifft. Also bei Tieren wertet er aggressives Verhalten untereinander als Spiel, das kein unmittelbares Ziel verfolgt. Und genau, bei Menschen, da sagt er, das ist dass die Lust am Quälen anderer Artgenossen, das ist eine ausschließlich menschliche Eigenschaft. Was sagen Sie denn, Herr Wink, dieser These? Das ist natürlich was Wahres dran, was der Fromm gesagt hat, aber was er damals noch nicht wusste, ist eben das Verhalten der Schimpansen in der Natur. Das ist ja erst durch Jane Goodall und andere danach erst gekommen. Und da zeigt sich, dass Schimpansen innerhalb der Gruppe im Regelfall friedlich sind. Gut, da gibt es natürlich auch, wenn das Alpha-Männchen ausgetauscht wird, Aggressivität gegen die Kinder und alles Mögliche. Aber man hat auch festgestellt, dass die Schimpansen plötzlich auf Jagd gehen auf andere Schimpansen, also auf benachbarte Gruppen. Und dann also extrem brutal sind, auch quälen und alles Mögliche machen, das hat man einfach nicht glauben können. Das heißt also, das relativiert das Frommsche Argument, dass es nur bei uns Menschen so ist. Möglicherweise sind die Wurzeln tiefer. Na, wobei man könnte ja bei diesen Schimpansen, die jetzt wo Schimpansengruppen gegen andere Schimpansengruppen kämpfen, könnte man ja trotzdem dem noch irgendwie unterstellen, dass es um territoriale Streits oder sowas ginge. Ja, aber gut, aber da geht es aber zum Teil natürlich auch schon um richtig Brutalität zu, also was man da gesehen hat an Szenen. Gut, ja, ich dachte, natürlich als Menschliche sich schwer zu interpretieren, aber die sind schon ziemlich brutal. Ja, ich dachte jetzt vor allem an eine Beobachtung, die ich mal machen konnte in unserem Garten, dass ein Kater eine Maus gefangen hat und die eben nicht zu Tode brachte, sondern also das sah eben aus wie ein Spiel. Der hatte kein Interesse dran, diese Maus zu essen oder zu töten, sondern der hat die eben immer wieder laufen lassen. Die Beobachtung kennt man leider, ja. Genau. Und da würde ich sagen, jetzt quasi als Laie einfach, beobachtende Laien, der spielt mit einem Tier und der hat quasi Spaß dabei, ein Stück weit, fühlt sich unterhalten, wie auch immer, Zeitvertreib. Dabei mit einem anderen Tier, dem anderen Tier Gewalt sozusagen. Ja, das ist richtig, ja. Aber wahrscheinlich nicht, da würden wir dem Kater nicht unbedingt der Absicht unterstellen. Er spielt gerne. Das ist richtig. Dass er dabei die Maus zu Tode ängstigt, das ist, glaube ich, eher eine andere Seite. Aber ich glaube nicht aus Absicht. Und da ist natürlich schon richtig, was Fromm gesagt hat: Wir Menschen können extrem sadistisch sein und mit Absicht andere quälen. Das scheint wiederum tatsächlich ein Thema sein, was bei Menschen da ist. Naja, jetzt haben wir ja schon Fromm am Wickel, Lorenz haben Sie genannt. Auf diese Frage, woher Aggressionen vor allem auch bei uns Menschen kommen, da haben ja ganz unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen verschiedene Antworten drauf. Inwiefern gibt es denn bezüglich dieser Thematik, also der Aggression unter Menschen, interdisziplinäre Ansätze? Also sagen wir so, der Ansatz, den ich jetzt diskutiere, ist der Ansatz der vergleichenden Evolutionsbiologie. Man schaut sich den Stammbaum der Tiere an und wir wissen, wir Menschen sind in dem Stammbaum drin. Und dann schaut man an, wo ist Aggressivität oder Aggression oder Gewalt ausgeprägt. Das gab vor ein paar Jahren Arbeit, das war in Nature, wo man genau geprüft hat, da stellt man fest, dass der Ast, der zu den Primaten führt, im Tierreich tatsächlich der Ast, wo am meisten Gewalt auftritt. Und dadurch, dass das über verschiedenste Arten geht, kann das eigentlich nur eine genetische Komponente oder eine phylogenetische Komponente haben. Das heißt, da ist die Argumentation, wir Menschen kommen eigentlich aus einem Lebensast, in dem Gewalt angelegt wurde. Das ist natürlich anders, als wenn ich das von der Soziologie aus betrachte und nur den Menschen im Blick habe. Also diese Diskussion macht es natürlich immer schwierig, die verschiedensten Disziplinen. Die Naturwissenschaftler und die Kulturwissenschaftler haben da komplett andere Ansichten. Der Kulturwissenschaftler kann den Kulturvergleich machen. Der kann vergleichen indigene Völker mit Zivilisierten, kann da Schlüsse ziehen. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich denke an Margaret Mead, die vor 100 Jahren gesagt hat, in indigenen Bevölkerung ist keine Gewalt vorhanden. Aber es gibt andere, die gezeigt haben, da kann es extrem gewalttätig sein. Aber das ist immer sehr unterschiedlich, aus welcher Perspektive und in welchem Zusammenhang ich was betrachte. Eben haben wir den Biologen Michael Wink gehört, der an der Universität Heidelberg lehrt und forscht. und von dem ihr übrigens im World Wide Web einen ausführlichen Vortrag im Netz finden könnt zu eben diesem Thema. Und interessant bei diesem Vortrag ist, dass er da nochmal mehr eingeht auf etwas, was er eigentlich nur so am Rande gestreift hat hier in diesem Interview, was ihr gehört habt, nämlich auf das Verhältnis von Aggressivität und Sexualität. Also Michael Wink mal in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben, da werdet ihr den finden. Aggressivität. Aggressivität, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Ich bin gar nicht aggressiv. Thema Aggression, was fällt dir dazu ein? Christian. Aggression. Aggression. Dass sich alle Muskeln verspannen und man nichts dagegen tun kann und deswegen gegen die Wand schlagen muss, damit man nur noch Schmerzen in der Hand hat und die angekrampften, aggressiven Arme nicht mehr spürt. Training ist heute ausgefallen. Ich finde, dass diese Gesellschaft furchtbar aggressiv ist. Eigentlich. Nicht eigentlich, sondern auch uneigentlich. Ich denke viel über Aggressivität nach, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege. Und die Beziehung zwischen... Oder naja, auch so Handlungen zwischen Paaren zum Beispiel, aber auch zwischen offenbar Eltern und Kindern erlebe und denke dann so, krass, es ist einfach so viel, da ist so viel Härte und so viel Autorität, die sich nicht erklären will, sondern die einfach sagt, so wird's gemacht, halt's Maul, geh mit, komm her. Findet meistens unterschwellig statt. Also jetzt zum Beispiel versuche ich sehr tief zu sprechen, weil ich sehr aggressiv bin, damit man nicht die Hysterie in der Stimme hört. Gehe ich einfach ein bisschen runter im Ton. Und die meiste Aggression findet meiner Ansicht nach unterschwellig statt, also verlagert in irgendwelchen Reaktionen oder Äußerungen, die denen man anmerkt, dass sie aggressiv sind. Aber die vielleicht sagen, das hast du aber toll gemacht oder so. Einige Stimmen zu Aggressivität eingefangen in Hamburg und in Halle. Und um Aggressivität geht's hier auch noch in den nächsten Stunden. Vor diesen Stimmen haben wir Herrn Michael Wink gehört, den Evolutionsbiologen, der Auskunft über aggressives Verhalten beim Tieren und beim Menschen gab. Und zuletzt, da hatte er die Herausforderungen genannt, die aktuell ihn und seine Disziplin, die Biologie, beschäftigt. Und die zentrale Frage, an die er und seine Kollegen forschen, ist, so hatte er das genannt, wie man vom Genom zum Verhalten kommt. Das ist eine Frage, die in gewisser Weise auch etwas ähnelt, was der Sozialpsychologe Erich Fromm erfragt hat und daran geforscht hat. Erich Fromm, der war Psychoanalytiker und in den 1930ern Mitglied des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Seine Arbeiten sind durchzogen von der Frage, warum der Mensch so ist, wie er ist. Und dabei nimmt Fromm eben nicht nur das Subjekt in den Blick, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dieses Subjekt umgeben und die es mit bedingen. Auch was das Zerstörerische des Menschen angeht, hat Fromm eingehend untersucht und ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Anatomie der menschlichen Destruktivität. Erich Fromms Nachlassverwalter Rainer Funk ist selber Psychoanalytiker und er arbeitet im Vorstand der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft. Mit Rainer Funk blicken wir im Folgenden darauf, wie Fromm der Frage nach der menschlichen Destruktivität nachging. Und zunächst geht Rainer Funk auf den jungen Fromm ein und die Frage, inwiefern auch der marxistische Psychoanalytiker Wilhelm Reich und seine Arbeit Massenpsychologie des Faschismus Fromms Überlegungen beeinflussten. Oder eben auch nicht. Fromm ist 1929 bereits mit dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt in Kontakt gekommen über Leo Löwenthal, seinen Jugendfreund Löwenthal, und hat schon 1929 angefangen, eine Untersuchung vorzubereiten. Die erste psychoanalytische Untersuchung, die überhaupt gemacht wurde bei deutschen Arbeitern und Angestellten, um herauszufinden, ob deren linke, revolutionäre politischen Einstellungen und Meinungen tatsächlich mit ihrer eigenen psychischen Einstellung, charakterlichen Einstellung übereinstimmt. Und in dem Zusammenhang hat er die Theorie des autoritären Charakters entwickelt. Und ich denke, dass er da eigentlich zeitlich jetzt dem Wilhelm Reich voraus war. Fromms große Idee war von Freud herkommend. Freud hat gefragt, wie kommt es, dass Menschen völlig dysfunktional, völlig irrational handeln, im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, oder dass sie an seelischen Erkrankungen leiden. Wie kommt es? Da muss es unbewusste Strebungen geben, die sozusagen das bewusste Denken austricksen und das Verhalten des Menschen dann in einer Weise beeinflussen, wie man es gar nicht gerne möchte. Sodass es also, dass das Wollen, das unbewusste Wollen und das bewusste Denken ziemlich auseinandergehen können. Und das war Freuds große Idee. Und Fromm hat sich gefragt, was Freud beim einzelnen Menschen dann über frühe Kindheitserfahrungen und so weiter herausgefunden hat, lässt sich das auch auf gesellschaftliche Gruppen hin sagen. Und also Fromms Grundfrage war, was lässt Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln, die in zu einer gewissen gesellschaftlichen Gruppierung gehören, das heißt, die eine bestimmte wirtschaftliche, arbeitsökonomische, arbeitsorganisatorische und gesellschaftliche Art des Lebens oder Praxis des Lebens teilen. Und wie schlägt sich das sozusagen dann im Bewussten und Unbewussten, in den psychischen Strukturen dieser vielen Menschen nieder? Und da hat er diese Idee entwickelt, dass es da eine eigene Charakterbildung, eigene psychische Strukturbildung gibt. Wir würden heute sagen, dass es da eine eigene neuronale Netzwerkbildung gibt, die mit den Emotionszentren im Gehirn fest verschaltet sind. So würden wir das heute sagen, die immer nach dem gleichen Muster laufen, nämlich dass Menschen eine leidenschaftliche Strebung haben, Herrschaft ausüben zu wollen, beziehungsweise dieser Herrschaft unterwürfig sein zu wollen, was das Kennzeichen des autoritären Charakters ist. Sagt Rainer Funk, Erich Fromms Nachlassverwalter. Mit dem habe ich ausführlich über Fromms Anatomie der menschlichen Destruktivität gesprochen. Dieses Buch, das veröffentlichte Erich Fromm erst 1973, also 7 Jahre vor seinem Tod. Aber die Frage, was einen Menschen dazu bringt, andere Menschen klein zu halten, zu unterdrücken und zu quälen, diese Fragen, die beschäftigten Erich Fromm schon viele Jahrzehnte eher. Bereits in den 1930ern arbeitete er am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und forschte eben an diesen Fragen. Gemeinsam mit Horkheimer, Marcuse und anderen schrieb er ein Buch mit dem Titel Autorität und Familie, das 1936 in Paris erschien. Rainer Funk berichtet im Folgenden, welchen zentralen Probleme diese Veröffentlichung Autorität und Familie nachspürt und welchen Anteil Erich Fromm bei dieser Veröffentlichung hatte. Die Thematik, die Programmatik des Instituts für Sozialforschung, was ich ja als ein zwar an den Theorien von Marx orientiert ist, aber prinzipiell als ein interdisziplinäres sozialwissenschaftliches Institut verstanden hat. Die Programmatik war, den Zusammenhang zu untersuchen zwischen Autorität und Familie. Also wie sehr die Frage einer bestimmten Art von Autoritätsausübung und Autoritätsdurchsetzung das Leben in der Familie kennzeichnet. Und die entscheidenden Gedanken hierzu kamen nun tatsächlich von der Psychoanalyse und von Fromms Versuch, eine solche Sozialpsychoanalyse zu formulieren und eben auch mit dieser empirischen Untersuchung, die wie gesagt gesagt schon 1929 begonnen wurde, dann 30 durchgeführt wurde, allerdings erst 1980 dann veröffentlicht wurde, also erst 50 Jahre später dann veröffentlicht wurde. Aber die Untersuchung wurde dort durchgeführt und die Untersuchung war ganz wesentlich, also diese empirische Untersuchung, die unter der Leitung von Fromm durchgeführt wurde, die war ganz wesentlich eben als empirischer Beleg für diese Theorien über Autorität und Familie. Nun vielleicht noch ein Wort zu der Stellung von Fromm im Institut. Da haben wir das Problem, dass die Geschichtsschreibung über das Institut für Sozialforschung in einer solchen Weise Fromm an den Rand gedrängt hat, dass es geradezu eine Geschichtsklitterung ist. Fromm war in der Tat die wichtigste Figur für die ganze Programmatik des Instituts für Sozialforschung zwischen 1930 und sagen wir mal 1936, 1937. War Fromm der eigentliche Ideengeber, und lange bevor dann irgendwann Marcuse, wann dann irgendwann Adorno stärker im Institut bedeutsam wurde, und in der ganzen Autoritätsforschung ist dann nachher die Untersuchung von Adorno, die er mit anderen zusammen gemacht hat, über die autoritäre Persönlichkeit, die erst 1949-50 erschienen ist, die ist dann berühmt geworden und man hat einfach vergessen, dass die eigentliche Idee zum autoritären Charakter von Fromm entwickelt wurde. Sagt Rainer Funk. Rainer Funk ist Erich Fromms Nachlassverwalter und um Erich Fromm, um den soll es auch die nächsten Minuten noch gehen. Der hat Anfang der 1970er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Anatomie der menschlichen Destruktivität. Das ist ein Buch, das er gegen Ende seines Lebens schrieb, in einer Zeit also, in der sowohl der deutsche Faschismus als auch der Stalinismus bereits in der Vergangenheit lagen, in einer Zeit, in der Fromm bereits mit den Mitgliedern des Instituts für Sozialforschung gebrochen hatte, schon lange Zeit gebrochen hatte und seit der Veröffentlichung der Studien zur autoritären Persönlichkeit von Adorno schon mehr als 20 Jahre ins Land gezogen waren. In diesem Buch von Erich Fromm, der Anatomie der menschlichen Destruktivität, da geht Erich Fromm der Frage nach, wie der Drang im Menschen, anderen Gewalt anzutun, entsteht, wie er beschaffen ist und inwiefern sich unterschiedliche Formen von menschlicher Destruktivität oder Aggressivität unterscheiden. Zu Beginn seiner Ausführungen umkreist Fromm erst einmal, was Aggression überhaupt sein soll. Er meint nämlich, der gängige Begriff, der unter Aggressivität fast alles, was irgendwie zerstörerisch fasst, der ist Fromm zu vage und der führt in die Irre. Also die Grunderkenntnis, die alle Wissenschaftler haben, ist, dass der Mensch aus Überlebensgründen sich verteidigen können muss, also eine Stärke und eine Aggressionsfähigkeit haben muss, um sein eigenes Leben zu verteidigen, wenn es bedroht wird. Das ist etwas, was der Mensch mit dem Tier gemeinsam hat. Das ist eine Aggressionsform, die einfach zum Leben dazugehört. Was das Interesse Fromms dabei war, dann aber deutlich zu machen, dass der Mensch sich durch seine besonderen Fähigkeiten, sich seiner selbst bewusst sein zu können und sich Dinge vorstellen zu können, dass er dadurch auch eine besondere Fähigkeit bekommt, mit Aggression umzugehen. Also es gibt sowas wie eine angeborene Aggressionsfähigkeit, die aber, und das war eines der Hauptzwecke dieses Buches von Fromm, diese Aggressionsfähigkeit ist defensiver Natur. Das heißt, sie dient dazu, das Leben zu erhalten und sich gegen Bedrohung wehren zu können. Fromm sagt aber eben dann, dass diese defensive Aggression beim Menschen noch einmal eine besondere Bedeutung bekommt, vor allem dadurch, dass der Mensch sich Dinge vorstellen kann. Er kann sich vorstellen, dass, was weiß ich, der Vetter oder Schwager ihm nach dem Leben trachtet, und diese Vorstellung gewinnt eine solche Macht in ihm, dass sie als real erlebt wird und er dann in eine defensive Aggressivität geht, obwohl es nur eine vorgestellte und keine tatsächliche Aggression ist, die da stattfindet. Das kann man natürlich übertragen, genau auf die Beziehung von Völkern miteinander. Also da ist beim Menschen eine besondere Situation gegeben, dadurch, dass er sich Dinge vorstellen kann und über Werbung und politische Indoktrination solche Vorstellungen auch verstärkt werden, dass es zu einer aggressiven, verteidigenden Reaktion dabei kommt. Das ist etwas Schwieriges und deswegen ist es immer wichtig, dass jede Art von Bedrohung sich rational ausweisen muss. Also Fakten dafür hat, dass die Bedrohung tatsächlich ist. Das eigentlich Interessante an dem Werk Anatomie der menschlichen Destruktivität ist, dass Fromm sagt, diese Tatsache, dass der Mensch sich Dinge auch vorstellen kann, hat auch dazu geführt, dass bestimmte Formen der Aggression, und er hat dann vor allem zwei Formen der Aggression, die sich unterscheiden lassen, herausgearbeitet, nämlich den Sadismus, also die sadistische Grausamkeit, etwas ganz spezifisch Menschliches ist, was man nicht bei den Tieren findet, und noch eine zweite Form der Aggression, die er Nekrophilie genannt hat. Das meint, das ist eine Lust am Zerstören um der Zerstörung willen, also wo der zerstörerische Akt keinen rationalen Ausweis, keinen Zweck hat, außer die Lust daran, zerstörerisch zu sein. Auch das ist ein aggressives Verhalten oder destruktives Verhalten, das man in der Tierwelt nicht findet. Und genau da möchte ich gerne einsetzen. Das hat mich nämlich stutzig gemacht, als ich das gelesen habe, weil eben einerseits sagt Erich Fromm ganz klar, es ist eine Eigenheit des Menschen, Lust am Zerstören und am Quälen anderer zu haben. Und andererseits beobachtet er was, naja, vielleicht Vergleichbares im Tierreich und das nennt er dann spielerische Aggression. Ja. Ich habe den Unterschied nicht so ganz begriffen, weil nachweislich haben auch Tiere Empathiekompetenzen. Also wenn man sich zum Beispiel grausames Verhalten unter Delfinen beispielsweise anguckt, die nachweislich genau sowas wie Mitgefühl füreinander haben, also unter Artgenossen. Genau, und andererseits gibt es da tatsächlich destruktive und spielerische Aggressionsphänomene. Genau, da wollte ich nochmal nämlich nachfragen, wo da der Unterschied ist zwischen eben der spielerischen Aggression im Tierreich und der Lust am Quälen unter den Menschen. Also die Diskussion ist insofern etwas schwierig und da auch entsprechende Argumentationen zu führen, weil der Ansatz von Fromm ist immer ein Ansatz, der sagt, ich kann das nicht auf der reinen Verhaltensbeobachtungsebene entscheiden, sondern ich kann es nur entscheiden, wenn ich die Kräfte, die ein bestimmtes Verhalten steuern und antreiben, wenn ich diese Kräfte in den Blick nehme. Das heißt, vieles sieht für den äußeren Beobachter ziemlich grausam und gefährlich aus, auch bei einer solchen spielerischen Destruktivität. Aber man kann bei den Tieren nicht beobachten, dass sie wirklich eine Lust am Quälen entwickeln. Was man aber zum Beispiel im Gesichtsausdruck eines Vaters, der sein Kind schlägt, weil es ungehorsam war, sehr wohl beobachten kann, wo man über andere Beobachtungen qualifizieren kann, dass dieses Tun des Menschen nicht einem spielerischen Umgang, sondern tatsächlich, dass darin etwas, eine Lust am Grausamsein, eine Lust am Quälen zum Ausdruck kommt, wo man das sozusagen über andere Beobachtungen begründen kann und von dort her sagen kann, hier wird eine solche Destruktivität von inneren Kräften gespeist, die sadistisch sein wollen. Das andere Argument, was Fromm hier heranzieht, sagt, dass eine spielerische Grausamkeit, dass die immer nur situationsbedingt auftaucht. Das heißt, in bestimmten Phasen, wo Tiere miteinander raufen, um die Vorherrschaft kämpfen und so weiter, kommt es zu solchen Grausamkeiten. Also es hat mit der Empathiefähigkeit nicht unbedingt so furchtbar viel zu tun, die natürlich Tier und Mensch gemeinsam ist, sondern es hat damit zu tun, dass man einen wesentlichen Unterschied sehen kann. Tiere reagieren immer nur auf ganz bestimmte Situationen. Und wenn diese Situationen vorbei sind, dann ist auch ihre Art der Aggression oder Destruktivität zu Ende. Beim Menschen, gerade bei diesen zwei Formen, die Fromm herausgearbeitet hat, der sadistischen Grausamkeit und der nekrophilen Destruktivität oder Gewaltanwendung und aus Lust an der Gewaltanwendung, da kann man sagen, dass diese Menschen sich die Gelegenheiten suchen, weil ein permanenter Wunsch da ist, diese Art von Aggression ausleben zu wollen. Was soll ich tun? Ist es verkehrt, wenn man den eigenen Wahnsinn so begehrt? Was soll ich tun? Was soll ich glauben? Soll ich meinem goldenen Schlagring alles erlauben? Der goldene Schlagring vom Kriminalitätsförderungsclub, kurz KFC, von ihrer Platte Knülle im Politbüro. Es geht um Aggressivität und in dem Kontext, da ist interessant, die psychoanalytische Perspektive zu schärfen und mal zu gucken, was sind da eigentlich für Theorien ersponnen worden, wie destruktives Verhalten generiert und ausgelebt wird. Das hat unter anderem Erich Fromm gemacht in seinem 1973 erschienenen Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität. Und in dem da scheidet er gutartige von bösartiger Aggression. Die gutartige, konstruktive Aggressivität, die meint diejenige Aggressivität, die das Überleben sichert und in der der Mensch dem Tier ähnelt. Bösartige Aggression, das sagt Fromm und das ist eigentlich so das Zentrale dieses Buches. Bösartige Aggressionen sind Aggressionen, die nur unter Menschen vorkommen und die aus Lust am Leid anderer ausgelebt werden. Sadismus und Nekrophilie sind zwei Formen von bösartigen Aggressionen. Und Rainer Funk, der ist Fromms Nachlassverwalter und der beschrieb diese zwei Typen von Aggressionen bereits vorhin, als wir ihn gehört haben. Drei Aggressoren, die Fromm in der Anatomie der menschlichen Destruktivität analysiert, sind Himmler, Hitler und Stalin. Und im Folgenden führt Rainer Funk aus, wie Erich Fromm diese drei Figuren in ihrer Destruktivität gefasst hat. Also der Himmler ist für Fromm hier vor allem ein Beispiel für den Sadismus und was dann ganz interessant und spannend ist, weil Fromm sich ja schon in den 40er Jahren in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit mit dem Nationalsozialismus und mit der Person von Hitler auseinandergesetzt hat, dass er in diesem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität den Hitler dann als Beispiel für eine nekrophile Destruktivität sieht, bis hin zum Enden im Suizid und im Programm der verbrannten Erde oder einfach auch diese Art von größenwahnsinnigen Vernichtungsprogramm, alle Juden aus der Welt schaffen zu wollen und so weiter. Da ist einfach eine geradezu fanatische Lust an der Zerstörung sichtbar, der einen Krieg in Kauf nimmt, der 50 Millionen Menschen das Leben kostet und solche Dinge. Also Fromm hat da schon versucht, auch auf die sehr persönlichen, individuellen Entstehungsbedingungen zurückzuführen. Also wie in der Kindheit und im Scheitern der Berufsausbildung von Hitler auch ganz persönlich verständlich wird, warum er in eine solch nekrophile Destruktivität hineingekommen ist. Aber ich denke, was Fromm dann auch genauso wichtig war, zu sehen, dass dieser Hitler von bestimmten Klassen der Gesellschaft, vor allem vom deutschen Kleinbürgertum, hochgehalten, idealisiert wurde und von dort her eben dann auch so an die Macht kommen konnte und eine solche nekrophile Dynamik immer, also ungebremst, ihren Lauf nehmen konnte. Also Fromm hat sich zwar immer gewandt, das deutsche Volk sozusagen eine globale Schuld zuzuschreiben, aber natürlich ist die Machtergreifung Hitlers zunächst einmal über demokratische Wege zustande gekommen. Und das heißt, der Nationalsozialismus hat eine starke Unterstützung in der deutschen Bevölkerung gefunden, sodass diese nekrophile Dynamik auch von vielen Leuten ermöglicht wurde. Da ist natürlich viel Sadismus auch drin, aber bei Hitler ist eben dann wirklich sehr im Vordergrund, dass er von allem, was tot und tot gemacht werden kann, doch sehr viel mehr angezogen war als von allem, was lebendig ist. Und das ist das Kennzeichen des Nekrophilen. Und wenn wir auf Josef Stalin gucken, den Erich Fromm auch diesen Prüfungen oder diesen Gedanken über die menschliche Destruktivität unterzogen hat, inwiefern unterscheidet da Fromm in seiner Reflexion zwischen diesen beiden Aggressoren sozusagen? Ja. Also ich denke, dass Fromm, der sich mit den Leuten der Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialforschung in den 30er Jahren schon sehr intensiv, positiv interessiert haben für die sozialistischen Programme, auch dieses real existierende Sozialismus, wie er von Lenin in Gang gesetzt wurde und die dann aber doch mit großem Erschrecken beobachtet haben, als Stalin an die Macht kam, also die großen Prozesse, die in Moskau geführt wurden, doch mit großem Schrecken beobachtet haben, wie sadistisch grausam Stalin ist und wie destruktiv der Stalinismus ist. Da war bei Fromm, aber auch ähnlich bei Horkheimer und den anderen vom Institut, waren überhaupt gar keine Zweifel, dass Stalin eine sehr destruktive Persönlichkeit ist. Obwohl, sagen wir mal, diese linken Denker immer eher sozusagen noch ein bisschen ein Wohlwollen gegenüber den sozialistischen Experimenten hatten. Aber zum Beispiel Fromm war da ganz eindeutig, kann man auch in den Briefen sehen, wie schockiert er über die Prozesse war und wie ablehnend er gegenüber dem Stalinismus schon damals stand. Und es hat sich dann eben da auch noch einmal ausgewirkt, nachdem man vieles erst ja nach dem Ableben von Stalin überhaupt herausgekommen ist und bekannt geworden ist, wie grausam und wie destruktiv sein System damals war. Erich Fromms Überlegungen, das zeigen mitunter auch diese Kapitel, wo er eben sich auf Hitler, Stalin, Himmler bezieht, dass Erich Fromms Überlegungen zur menschlichen Destruktivität er nicht irgendwie isoliert, abstrakt irgendwie als Gedankenexperimente zu betrachten sind, sondern die stehen ja auch in einem historischen Kontext und sie sind durchaus als Dokumente eines Streits der Ideen zu sehen. Sie haben vorhin Konrad Lorenz schon angesprochen, in einem Streit, der sich eben um die Frage dreht, wie das menschliche Wesen denn zu bestimmen sei. Und eben einer, dem Fromm mit dem Buch über die Anatomie der menschlichen Destruktivität entschieden widersprach seiner Zeit, war eben sein Zeitgenosse Konrad Lorenz, ein österreichischer Mediziner, Verhaltensforscher, der eben die These vertrat, Aggressivität sei dem Menschen angeboren, menschliche Aggressivität sei ein Naturgesetz. Ich finde interessant, wenn man sich dann die Biografien von Fromm und Lorenz anguckt, dass man eben feststellen muss, Fromm musste in 30er Jahren aus Deutschland fliehen. Herr Lorenz machte während des deutschen Faschismus Karriere, trat nach Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich in der NSDAP ein, er arbeitete ab 38 im rassenpolitischen Amt und so weiter. Wenn wir uns nun die Frommschen Begrifflichkeiten zu eigen machen und mit denen auf die Figur Lorenz blicken, der ja auch nach Ende Nazi-Deutschlands mitnichten von der Bildfläche verschwand, sondern an seinen Einstellungen auch festhielt einerseits und dafür auch geehrt und gewürdigt wurde, wie würde man denn aus Blick von Fromm Lorenz Erfolg sozusagen beschreiben? Also eine Art und Weise, sich einem ja, sehr destruktiven anzuschließen, um selbst davon auch zu profitieren. Also ich würde zum einen, den Unterschied nicht so stark polarisieren. Auch Fromm sagt, dem Menschen ist eine Aggressionsfähigkeit angeboren, nämlich die, sich wehren zu müssen und wehren zu können. Fromm ist auch für die Aggression, nur sagt er, man muss genau hingucken und hat eben eine sehr differenzierte Theorie dann entwickelt über die menschliche Fähigkeit, aggressiv und destruktiv zu sein. Bei Fromm, die eben sehr viel hilfreicher ist, auch unsere gesellschaftlichen Phänomene, auch so historische Entwicklungen wie den Nationalsozialismus und so weiter zu verstehen. Auf der anderen Seite, Sie haben völlig recht, Konrad Lorenz hat da eine Schlagseite gehabt im Nationalsozialismus und da dem System auch zuzuarbeiten und ähnliche Gedanken oder systemnahe Gedanken zu entwickeln. Aber man darf vielleicht auf der anderen Seite nicht vergessen, Konrad Lorenz war einfach ein äußerst begnadeter und wirklich ungeheuer erfolgreicher Verhaltensforscher im Blick auf das Verhalten der Tiere. Und da ist er eine nie zu ignorierende Größe in diesem ganzen Wissenschaftszweig. Da sollte man bei aller kritischen Einschätzung, kann man das nicht einfach übersehen. Man kann Konrad Lorenz nicht seine Bedeutung streitig machen, auch wenn er, sagen wir mal, in seiner wissenschaftlichen Aussage auf den Menschen hin, zumindest in der Argumentation von Fromm, falsch liegt. Ja, der autoritäre Charakter hat hierzulande meiner Wahrnehmung nach zumindest in den letzten Jahren Konjunktur erfahren. Es erscheinen zahlreiche Artikel und Bücher zur Aktualität des autoritären Charakters, die dieses Konzept auf gegenwärtige gesellschaftliche Verhältnisse übertragen, also insbesondere auf die politische Rechtsentwicklung, aber auch auf Fragen von Geschlechterverhältnissen. Fromm dagegen und insbesondere das Buch, über das wir gesprochen haben, Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, erfährt weitaus weniger Aufmerksamkeit. Wie erklären Sie sich das und vor allem, inwiefern würden Sie denn sagen, eignen sich Fromms Überlegungen, also die er in der Anatomie der menschlichen Destruktivität anstellt, um aktuelle gesellschaftliche Vorgänge zu analysieren und zu erklären? Also zum ersten Teil der Frage, da muss man einfach wissen, dass diese ganze Autoritarismusdiskussion sehr stark von Adorno und dem ganzen Forschungszweig, der sich von Adorno her bestimmt, heutzutage auch die Diskussion bestimmt. Ich selber würde von Fromm her sagen, wenn man Autoritarismus so versteht, wie Fromm das verstanden hat, nämlich als eine emotionale Abhängigkeit des Herrschaftsausübenden vom Unterwürfigen, dann ist es einfach ein ausgesprochener Blödsinn, die heutigen Machtverhältnisse mit dem autoritären Charakter in Verbindung zu bringen, weil es genau um diese emotionale Unterwürfigkeit und symbiotische Verbundenheit des Herrschaftsausübenden und des Unterwürfigen heute gerade nicht geht. Es ist ein anderes Phänomen, das man mit Frommschen Konzepten sehr viel besser erklären kann als mit der ganzen Autoritarismusdiskussion, nämlich das Konzept des Gruppennarzissmus, was eben die Rechtspopulisten weidlich nutzen. Auf die konkrete Situation hin angesprochen, würde ich da eben sehr unterscheiden in der Einschätzung der politischen Entwicklungen heute. Würde ich sagen, in den mittelosteuropäischen Ländern ist es immer noch eine Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus der Vergangenheit, also die Entwicklung in Polen, in Ungarn, in Russland sowieso, ist es eine massive autoritäre Entwicklung noch oder sind die letzten Gefechte, die der autoritäre Charakter noch zu bewerkstelligen und zu überleben hat, während es in den westeuropäischen Ländern von Schweden bis nach Italien runter oder Brexit oder was immer auch, meiner Meinung nach nicht. Es geht um Macht natürlich, aber es geht nicht um eine Herrschaftsausübung, um sadistische, die Menschen in Gehorsam zu bringen. Das ist alles, halte ich für völlig daneben, eine autoritäre Deutung, sondern es ist eben, das ist diese hochnarzisstische, wir sind die Größten, wir wollen rein als Nation, patriotisch und so weiter. Das ist eine gruppennarzisstische Thematik, die keinen Fremden bei sich dulden und leiden will und von dort her diesen Fremdenhass entwickelt und so weiter. Das gibt es eben, diese Art von Destruktivität gibt es eben auch als narzisstische Destruktivität. Und ich denke, da hat Fromm in einem anderen Buch, in dem Buch Die Seele des Menschen, die theoretischen Grundlagen dazu geschrieben, weniger in dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität. Aber wenn man die heutigen sogenannten Wiederkehr des Autoritarismus begreifen will, dann sollte man viel eher an solche gruppennarzisstischen Dinge denken als an den anderen. Und da wird etwas nachgeplappert, was von Adorno mal in die Welt gesetzt wurde, ohne genauer psychologisch hinzuschauen, was ist denn da tatsächlich im Gang. Und im Gange ist eine Größenfantasie, die immer mit Entwertung von all dem einhergeht, was nicht zu mir und zu uns gehört. Und das ist eine narzisstische Problematik und keine autoritäre Problematik. Sagt Rainer Funk auf die Frage, inwiefern das Konstrukt des autoritären Charakters auf heutige, gegenwärtige gesellschaftliche Phänomene angewandt werden kann. Man hört auch so ein bisschen raus, dass Rainer Funk nahe bei Erich Fromm ist, der sich ja mit den Mitgliedern des Instituts für Sozialforschung überworfen hat. Rainer Funk hat in den letzten Minuten über Erich Fromms Anatomie der menschlichen Destruktivität geredet und sowohl zu Beginn unseres Gespräches als auch jetzt gerade abschließend erwähnte Herr Funk den autoritären Charakter, ein Konzept, das eben vor allem durch Adornos Publikation über die autoritäre Persönlichkeit 1950 bekannt wurde. Auf dieses Konzept des autoritären Charakters werden wir in diesem Magazin gleich mit der Psychoanalytikerin und kritischen Theoretikerin Christine Kirchhoff blicken. Kein Gefühl, kein Gefühl. Wir blicken heute auf Aggressionen. Wir fragen, welche Erklärungsansätze es dafür gibt, dass wir Menschen uns in unterschiedlichen Situationen aggressiv verhalten und lassen in diesem Zusammenhang unterschiedliche Stimmen hier im Radio zu Wort kommen. So haben wir im Verlauf dieser Sendung bereits von dem Biologen Herrn Wink gehört, dass Aggressionen bzw. das Potenzial, aggressiv sich zu verhalten, etwas sind, was genetisch bedingt ist. Aber auch er musste einräumen, dass Aggressionen nicht allein durch Veranlagung existieren, sondern dass unsere Umwelt, die Verhältnisse, in denen wir leben, unsere Aggressionen mitbedingen. Erich Fromms Nachlassverwalter und der Psychoanalytiker Rainer Funk gab eben über Fromms Überlegung zur menschlichen Destruktivität Auskunft und er führte aus, dass die Idee des autoritären Charakters maßgeblich von Erich Fromm beeinflusst war. Dass Autorität und Aggressivität miteinander verknüpft sind, das liegt nahe, bedeutet Aggressivität ja also etymologisch einfach Angriff. Wenn jemand also jemand anders angreift, ihn überfällt, zu Boden ringt, niederbrüllt oder ähnliches, dann übt der Aggressor Gewalt an dem Adressaten seiner Aggression aus. Er stellt sich über ihn, verhält sich autoritär. Ich finde es auch bemerkenswert, in Klammer jetzt gesetzt, dass wir ständig die männliche Form nutzen, wenn wir über Aggressoren reden. Aber das nur am Rande eine kleine Bemerkung spontan eingefügt meinerseits. Wir blicken jetzt im Folgenden auf das Konzept des autoritären Charakters beziehungsweise auf das der autoritären Persönlichkeit, das Adorno und andere 1950 erst veröffentlichte, das aber, also das Konzept des autoritären Charakters, Rainer Funk zumindest zufolge, ursprünglich auf Erich Fromm zurückgeht. Christine Kirchhoff, die ist auch Psychoanalytikerin und arbeitet zudem an der IPU, der International Psychoanalytic University in Berlin und beschäftigt sich in diesem Kontext vor allem mit der Geschichte der Psychoanalyse. Mit ihr habe ich über das Konzept des autoritären Charakters gesprochen und zunächst ordnet Christine Kirchhoff diesen Text ein und erläutert, mit welcher Methode und mit welchen Fragestellungen da Adorno hantiert hat. Also die Studien zum autoritären Charakter, das war ja eine Arbeit, die aus Deutschland emigrierten Frankfurter Sozialforscher in den USA durchgeführt haben. Und zwar war das eine Auftragsarbeit des American Jewish Committee und es sollte erforscht werden, wie groß die Disposition der amerikanischen Bürger ist, sich für faschistische Ideologie zu begeistern. Also es sollte das faschistische Potenzial der Amerikaner erforscht werden. Was Adorno gemacht hat in diesem Kapitel, es ist ja dann ein Kapitel, der Gesamtpublikation ist, aufgrund des vorliegenden Materials, also es wurde ja sowohl sehr breit quantitativ erhoben mit einem Fragebogen und dann wurden qualitative Interviews geführt, verschiedene Typen herauszuarbeiten, also verschiedene Typen des autoritären Charakters oder die eine besondere Anfälligkeit für Autoritarismus zeigen. Und da hat Adorno dieses Material genommen, das ihm vorlag und das sowohl vor dem Hintergrund der kritischen Theorie, also vor der Annahme, das ist ja für die ganzen Studien sehr wichtig, eine vernünftige Art und Weise gäbe, über die Welt nachzudenken, sich damit beschäftigt und da nimmt er dann die Psychoanalyse zur Hilfe, wie das anders verarbeitet wird, also irrational. Wenn Sie jetzt vom autoritären Charakter sprechen, beziehungsweise Adorno schreibt, Sie haben jetzt schon angeteasert, dass es verschiedene Typen gibt, weil diese Chiffre Charakter, die ruft ja zunächst mal die Vorstellung auf, dass es beim autoritären Charakter um einzelne Subjekte ginge. Adorno bettet eben dieses Konzept in größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, es geht dabei nicht nur allein um das einzelne Subjekt, sondern eben ein Subjekt, was in einem gesellschaftlichen Kontext aufwächst und eben dessen Psychostrukturen auch dementsprechend ausgebildet werden. Wie tut das Adorno denn und zu welchem Ergebnis kommt er denn dann auch in dieser Betrachtung von Individuum in Zusammenhang mit Gesellschaft und das Individuum bildet dann eben diesen autoritären Charakter aus? Also im Englischen heißt es ja the authoritarian personality und in der deutschen Übersetzung wird es dann zum autoritären Charakter. Und ich finde ganz wichtig, Charakter legt im Deutschen ja etwas viel, viel Festeres nahe, als meines Verständnisses nach dort untersucht wird. Also weil auch Adorno immer wieder betont, es geht ja vor allem erstmal um die Frage nach einer Disposition und weniger wie in der Individualpsychologie danach zu fragen, also was hat jemand, wie ist jemand durch seine Biografie so geworden, wie wir ihn heute erleben. Und das betont er ja auch, zu sagen, man kriegt keine direkte Verbindung von den, von der psychischen Konstitution zur autoritären Reaktionsbereitschaft. Also jemand kann auch einen, ich denke mir jetzt was aus, unglücklich verlaufenden Ödipuskomplex gehabt haben mit einem autoritären Vater oder narzisstisch sehr gekränkt worden sein in der Kindheit und da eine Schieflage entwickelt haben. Daraus kann man aber noch gar nicht ableiten, dass er dann auf jeden Fall in dieser Art und Weise autoritär wird, wie dann dort untersucht wurde. Also, dass man da keine direkte Brücke schlagen kann. Und was Adorno dann macht, er interpretiert die Antworten, die in Interviews gegeben wurden, so als eine Art Gegenwartsdiagnose. Also, wie reagieren diese Typen? Und vor allem interessiert ihn ja auch in den unterschiedlichen Typologisierungen, wie latent ist die Gewaltbereitschaft oder wie ausgeprägt. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Überblick geben, aus welchen Elementen sozusagen so eine autoritäre Persönlichkeit, denn was die ausmacht sozusagen, also welche Eigenschaften werden dieser autoritären Persönlichkeit zugeschrieben? Also so ganz allgemein ist, denke ich, das Wichtigste erstmal die Bereitschaft, sich zu identifizieren. Also das, finde ich, kommt auch am deutlichsten raus, sowohl bei den Fragen als auch dann bei Adornos Interpretation. Die Bereitschaft, sich mit etwas zu identifizieren, was gar nicht den eigenen Interessen entspricht. Also Anna Freud hat das die Identifikation mit dem Angreifer genannt. Also zum Beispiel nicht gegen schlechte Bedingungen am Arbeitsplatz sich zu engagieren und zu protestieren, sondern sich die Perspektive, in diesem Fall zum Beispiel der Arbeitgeber, gemein zu machen, sich damit zu identifizieren und das dann irgendwie lustvoll zu besetzen, dass man zu lange arbeitet und zu wenig Geld erhält zum Beispiel. Also ich glaube auch die nationalsozialistische Volksgemeinschaft lässt sich ohne diese Identifikationsbereitschaft überhaupt gar nicht verstehen. Und das zweite wichtige Moment ist dann die Projektivität. Also dass Konflikte, die man bei sich selber gemerkt, Gefühle, die schwer ertragen werden können, also zum Beispiel Angst oder Scham oder Schuld, also alles, was sich nicht so richtig gut anfühlt, in der Form verarbeitet wird, dass sie nach außen projiziert werden, also bei jemand anders gefunden werden und dann da bekämpft werden. Wenn man jetzt diese vokabelautoritäre Persönlichkeit hört, aber auch ihnen zuhört, wenn Sie das eben so ganz grob in Worte fassen oder versuchen zu beschreiben, dann hört man da oder denkt man da vor allem an den Aggressor. Sie haben jetzt schon gesagt, eben wenn jemand an einem Arbeitsplatz eigentlich Betroffener von schlechten Verhältnissen ist, aber das eben dann umkehrt und einerseits den Chef, die Chefin nicht für die Arbeitsbedingungen verantwortlich macht oder zumindest einfordert, die zu verbessern, sondern eben dann so salopp gesprochen nach oben buckeln, nach unten treten, sowas passiert, dann denkt man ja eben, da ist ja eigentlich ganz, ganz klar, dass der Betroffene Täter und Opfer eigentlich zugleich ist, wenn wir jetzt die Vokabeln dafür anbringen können. Und ich fand das interessant bei dem Gespräch mit Herrn Funk, dass er eben sagt, bei Fromm ist das eben ganz wichtig, bei dieser Anatomie der menschlichen Destruktivität, dass es eben nicht nur denjenigen braucht oder diejenige, die Gewalt ausübt, die unterdrückt und herrscht, sondern natürlich immer auch das Gegenüber, der und die das irgendwie zulässt oder eben teilweise auch nicht in Frage stellt. Ich habe mich gefragt, inwiefern auch Adorno eben auf diejenigen blickt, die zunächst eben gar nicht als Aggressoren auftreten, die aber oft unfreiwillig, gezwungenermaßen Teil des Problems sind, indem sie sich nicht wehren. Also inwiefern blickt Adorno da auch auf Betroffene, wenn es um den autoritären Charakter und seine Entstehung und ja, Fortschreibung oder Realisierung geht? Naja, ich glaube, das ist ja genau die Fragestellung, mit der sich dann Adorno speziell auch der Psychoanalyse zugewandt hat. Also es gibt so einen schönen Dialog von ihm und Max Horkheimer, der ist schon aus Mitte der 60er Jahre, wo er sagt dann, naja, Marx wäre zu naiv gewesen. Der hat gedacht, wenn die Menschen erst erkennen, wie unvernünftig die Verhältnisse sind, dann machen sie die Revolution fertig. Und das war ja so eine der großen Fragen. Also was ist gerade mit denen, von denen man eigentlich annehmen müsste, dass sie Verhältnissen ausgesetzt sind, die ihnen nicht gut tun, dass sie Lebensbedingungen haben, die nicht gut zu ertragen sind? Wieso wenden sie diese sich nicht, also gegen diese Bedingungen? Also jetzt bleiben wir bei diesem Beispiel aus dem Betrieb. Da könnte man sich ja irgendwie solidarisieren und organisieren und versuchen, die Verhältnisse zu ändern. Sondern warum machen sie das nicht, sondern begeistern sich dann eher für Ideologien, die objektiv betrachtet, also wenn man jetzt von draußen drauf guckt, diese Ausgangslage eigentlich noch viel schlimmer machen. Wir widmen uns in diesem Magazin einer Angelegenheit, die wir alle mehr oder weniger kennen, nämlich der Aggression. Mit Christine Kirchhoff habe ich gesprochen und sie gefragt, inwiefern die autoritäre Persönlichkeiten sich ändern, wenn sich die Umgebungsvariablen stark verändern. Also ich dachte da an das Beispiel der sogenannten Wende, wo in relativ kurzer Zeit das System, die Umgebungsvariablen sich eben geändert haben, stark geändert haben und so auch viele Menschen, die einst vielleicht in mächtigen Positionen sich befanden, sich neu orientieren mussten. Ich habe Christine Kirchhoff gefragt, wie funktioniert das mit einer autoritären Persönlichkeit? Findet die Nischen, passt die sich dem neuen System einfach an? Inwiefern ist die wandelbar oder inwiefern ist es dann quasi ein kompletter Zusammenbruch, wenn eben die Umgebungsvariablen sich ändern von autoritären Persönlichkeiten? Um das wirklich so seriös zu beantworten, müsste man das natürlich einfach empirisch untersuchen. So, also was ist mit bestimmten Gruppen dann nach 1989, 90 geschehen? Wie sind die mit dieser Veränderung umgegangen? Also haben sie zum Beispiel sich zurückgezogen oder haben sie andere Wege gefunden? Also jetzt von der Psychoanalyse her gedacht, gehen wir immer davon aus, dass man bestimmte Dispositionen erwirbt. Und das aber auch eine ganz große Rolle spielt, wie es dann im Leben weitergeht. Die Idee ist immer zu sagen, naja, nachträglich in der Gegenwart zeigt sich dann, was aus der Kindheit geworden ist. Und dass es natürlich da auch die Möglichkeit gibt, konstruktiver mit dem umzugehen, was man mitbekommen hat. Und die Idee ist immer, dass diese autoritäre Persönlichkeit ja vor allem Schwierigkeiten hat mit Krisen und unsicheren Situationen und Situationen, in denen man potenziell gekränkt wird, enttäuscht wird, sich neu orientieren muss. Und ich finde, da kommt dann auch die gesellschaftliche Seite ins Spiel, zu fragen, also wenn dann so viele Menschen auf diese autoritäre Art und Weise reagieren, dann muss man auch immer nach den Möglichkeiten fragen, die dann weniger vorhanden sind, das nicht zu tun. Also zum Beispiel, wenn man wirklich den begründeten Eindruck haben kann, dass man sich beteiligen kann oder dass Beteiligung auch gewünscht ist, dann, das wäre so ein Faktor, wo man sagen könnte, dann muss man vielleicht auch nicht ganz so schnell autoritär reagieren. Und dann haben wir es ja immer mit einem Kontinuum zu tun, also mit denjenigen, die vielleicht eine leise Schlagseite in diese Richtung haben und so dieses, was Sie auch vorhin beschrieben haben, diese typische Radfahrermentalität, also nach oben buckeln und nach unten treten, vielleicht dann auspacken, wenn sie sehr unter Druck geraten. Und es gibt ja aber auch welche, die sind dann tatsächlich, also da kommen wir dann wirklich in die Nähe des Charakters aus ihrer ganzen Persönlichkeit her so geprägt. Also dass sie wenig, wir sagen in der Psychoanalyse, wenig inneren Raum haben, um solche Konflikte so mit sich auszutragen. Zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie meine Lebensperspektive verloren, auf die ich gezählt habe. Was mache ich denn jetzt damit? Warum macht mich das so wütend? Was macht mir daran Angst? Wer kann mir helfen? Mit wem kann ich mich zusammentun? Die da wenig Möglichkeiten haben, so mit einer Krise umzugehen. Und dann, das ist vielleicht der dritte Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, also ich hatte ja gesprochen von Identifizierung und Projektion. Und dann, was zum autoritären Charakter oder zu so einer Disposition auch dazu gehört, ist so die Bereitschaft zu spalten, also die Realität und sich selber sehr stark wahrzunehmen in solchen Alternativen von gut und schlecht, schwarz und weiß. Und das wird dann in solchen Situationen aktiviert. Wenn wir mal auf die Folgen dieser Veröffentlichungen gucken, so eine Studie macht man ja nicht nur aus Jux und Dollerei und weil man es irgendwie interessant findet, sondern das waren ja, konkrete Fragen, denen man da auf der Spur war. Und welche Folgen hatten denn die Studie? Also welche Ergebnisse wurden dann tatsächlich irgendwie, haben dann in der tatsächlich in Praxis eine Übersetzung erfahren? Ich weiß, dass bei Adorno würde ich immer die Arbeiten, die er dann in den 50er Jahren in Deutschland verfasst hat, also was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, Erziehung nach Auschwitz, also dieses Setzen auf möglichst viel Vernunft bei Anerkennung des Drangs zum Unvernünftigen, auf Aufklärung und auf Individualität. Also dass zum Beispiel auch Adorno, glaube ich, ein entschiedener Gegner von allen linkspopulistischen Versuchen gewesen wäre, so eine linke Massenbewegung gegen die Rechte zu stellen. Also wirklich zu sagen, aus dieser Erfahrung auch mit der Studie, so ein Ergebnis ist ja zum Beispiel auch, dass diejenigen, die sehr wenig faschistisch eingestellt waren, also die solche Ergebnisse hatten, die haben sich innerhalb ihrer Gruppe sehr viel mehr voneinander unterschieden, als die, die hohe Werte hatten, also jetzt bei Faschismus und Antisemitismus. Und dann war eben auch ein Ergebnis zu sagen, okay, also je höher so die Widerstandskraft gegen solche Ideologien ist, desto individueller sind die Menschen auch. Das heißt, das spielt dann eine ganz große Rolle in Erziehung nach Auschwitz, was eigentlich zu stärken ist in der Schule, in der Pädagogik, in der Art und Weise, wie man institutionell miteinander umgeht. In den Bedingungen, in den Familien ist, dass Menschen möglichst individuell werden dürfen. Es hat sich ja auch tatsächlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel Erziehung angucken, sich schon einiges geändert. Ich habe hier einen Einspieler von Herrn Funk mitgebracht, den würde ich gerne erstmal laufen lassen, um mit Ihnen danach unser Gespräch abschließend nochmal drauf zu gucken, was es mit der Aktualität dieses Konzepts auf sich hat. Ich habe auch Herr Funk gefragt, was er davon hält, dass eben dieses Konzept des autoritären Charakters heute doch immer mal wieder bemüht wird, um auf aktuelle gesellschaftliche Prozesse hier in Deutschland zu erklären oder zu blicken. Wir hören erstmal Herr Funk. Man muss doch bloß gucken, wie erziehen die Leute ihre Kinder. Und da wird doch kein Kind mehr geschlagen oder gibt es die schwarze Pädagogik nicht mehr. Die ist die Voraussetzung aber für den autoritären Charakter. Und da wird etwas nachgeplappert, was von Adorno mal in die Welt gesetzt wurde, ohne genauer psychologisch hinzuschauen, was ist denn da tatsächlich im Gange. Und im Gange ist eine Größenfantasie, die immer mit Entwertung von all dem einhergeht, was nicht zu mir und zu uns gehört. Und das ist eine narzisstische Problematik und keine autoritäre Problematik. Ja, jetzt an Sie weitergegeben, weil auch Herr Funk ist ja Psychoanalytiker und hat jetzt auch einen Narzissmus angesprochen, einen Gruppennarzissmus, und sagte eben, der autoritäre Charakter, der fußt ja auf Beobachtungen, die in der Zeit gemacht wurden, die mit unseren heute gar nicht mehr vergleichbar sind. Weshalb er sagt, dieses Konzept ist heute eigentlich nicht auf heute zu übertragen. Entgegen Herrn Funks Aussage kann ich sehr, sehr viele Artikel finden, die dieses und die letzten Jahre eben im Zusammenhang mit der Betrachtung der Entwicklung der Rechten in Europa und auch hierzulande erschienen sind. Und genau, deswegen einfach an Sie weitergegeben, Frau Kirchhoff, inwiefern eignet sich denn Ihrer Ansicht nach dieser Text, um gegenwärtige Prozesse einzuschätzen? Naja, also ich glaube, er eignet sich nach wie vor sehr gut. Man muss natürlich immer gucken, wo Studien und die daraus geschlossenen Konsequenzen dann auch ihren Zeitkern haben. Also als erstes, ich bin mir gar nicht so sicher wie Herr Funk, dass Kinder nicht mehr geschlagen werden. Also das würde ich überhaupt nicht teilen. Aber ich glaube, das Wesentliche, worauf er hinaus will, ist ja, ob man die Studien zum autoritären Charakter, also ob die nur dann einen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart oder zur Kritik der Gegenwart leisten könnten, wenn man das Erklärungsmodell, das Adorno nimmt aus der Psychoanalyse, wenn man das teilt. Also er geht ja davon aus, das ist vor allem das ist eine ödipale Störung, und da geht es tatsächlich um das Erleben von gewaltvoller Autorität in der Familie. So, da kann man sich natürlich angucken und sagen, so ja, die Familienstrukturen haben sich offensichtlich geändert. Das sehe ich auch so. Allerdings ist für mich immer noch eines der wichtigsten Momente, und da unterscheiden sich, glaube ich, aber auch so die Theorien von Adorno und von Erich Fromm, immer wieder darauf hinzuweisen, was ich vorhin auch schon meinte, eine Disposition in der Gegenwart sagt erstmal noch ganz wenig über die Genese aus. Und meine Herangehensweise wäre dann zu sagen, gut, sei mal dahingestellt, welche Erfahrungen der Kindheit dazu führen, um das Ergebnis zu verstehen, also auch das, womit wir in der Gegenwart konfrontiert sind, kann man sehr gut mit diesem Ansatz arbeiten. Und als ich dann vorhin Herrn Funk zugehört habe und er beschrieben hat, wie das ist mit der, also mit dem, was er als eine narzisstische Dynamik beschreibt, also Identifikation mit der eigenen Gruppe und Abwertung alles anderen, das ist ja genau das, was ich auch beschrieben habe, also da liegen wir gar nicht weit auseinander, und das kommt auch aus den Studien zum autoritären Charakter. Also sagen, man identifiziert sich mit den natürlich dann, das ist dann Erfolg der Spaltung, überaus positiven Merkmalen der eigenen Gruppe. Und alles Abgewehrte, Nichtgesehene, Verleugnete wird bei der anderen Gruppe gefunden und da projektiv bekämpft. So, da sind wir mitten in dem, was auch Adorno festgestellt hat. Sagt Christine Kirchhoff, sie ist Psychoanalytikerin, kritische Theorie. Theoretikerin und die hat zwei Tipps für euch Hörerinnen und Hörer. Solltet ihr Näheres zu den Studien über die autoritäre Persönlichkeit wissen wollen. Sie hat mir nämlich verraten, dass dieses Jahr bei Suhrkamp erstmals in deutscher Übersetzung ein paar Bemerkungen von Adorno zu diesen Studien zur autoritären Persönlichkeit erschienen sind. Und des Weiteren möchte ich hier etwas ankündigen, nämlich im Verbrecherverlag wird im April 2020 ein Sammelband erscheinen, das eben die Frage nach der Aktualität des autoritären Charakters verhandelt. Und auch Christine Kirchhoff steuert diesem Sammelband einen Artikel bei und sie schreibt da zum Autoritarismus der sogenannten Mitte. Wir haben in den letzten Stunden auf das Phänomen der Aggressivität geschaut, aus biologischer und psychoanalytischer Perspektive. Wir haben auch einige Musikstücke gehört, die in verschiedener Form Aggressivität verhandelten, die darüber sangen oder aber auch einfach Ausdruck dessen waren, ein Stück weit. Aggressivität, so scheint es, ist ein Urmoment der Menschheitsgeschichte. Und dementsprechend lassen sich aggressive Akte in menschengemachten Produkten in fast allen Epochen erkennen. Einer, der sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Macht, Gewalt und Herrschaft befasst, eingehend, ist Andreas Gerlach. Andreas Gerlach, der lehrt und forscht an der Humboldt-Universität im Institut der Kulturwissenschaften. Und mit ihm habe ich mich zu einem längeren Interview in Berlin getroffen. Einem Ausschnitt des Gesprächs, dem lauschen wir jetzt. Zum Einstieg wollte ich von Andreas Gerlach wissen, ob er meinen Eindruck teilt, dass im Gegensatz zu Macht, Gewalt und Herrschaft die Aggressivität eher etwas Randständiges ist, auch in der kulturwissenschaftlichen Reflexion. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ein schwer beobachtbares Phänomen ist. Was erstmal ein bisschen absurd klingen mag, weil man Aggressivität überall sehen kann und Aggression, sehr viele Menschen müssen jeden Tag Aggression erleben. Aber es ist ganz schwer, sie irgendwie als solche festzulegen. Das ist wie mit vielen großen Dingen. Das lässt sich letztlich nicht definieren in meinen Augen. Was ist Aggression? Es lässt sich immer nur im Vollzug beobachten gewissermaßen. Und deswegen glaube ich, dass wenn man da hinschauen will, kann man sich schon fragen, ob nicht solche Dinge wie Macht oder Herrschaft was sind wie eine Art institutionalisierte Aggression. Und darüber würde ich sagen, kann man dann darauf kommen, dass Aggression vielleicht definiert werden kann als ein Ich will aber, dass du. Und da ist man schon sehr im Machtbereich drin. Und dieses Ich will aber kann sich dann über Gewalt, auch über symbolische Gewalt, über institutionelle Gewalt oder sowas ausüben. Es ist ein aggressives Handeln, das aber immer stark mit Macht zu tun hat, auch situativ ganz stark. Man kann sich als Kulturwissenschaftler ja ganz viel aussuchen, was man so interessant findet und anguckt und unter Kultur versteht. Vielleicht klären wir das jetzt zu Beginn erstmal so, was der Kulturbegriff ist. Was meint das, wenn wir eben Aggression mit in den Blick nehmen wollen? Ich denke da an Mythen, an Geschichten, die Menschen schon ja seit Jahrhunderten oder Tausenden begleiten. Aber es gibt natürlich auch Kunstprodukte wie Literatur, bildende Kunst, Musik zum Beispiel als eine Kunst, die oft vergessen wird dabei, finde ich. Ich weiß nicht, ob du ein spezielles Gebiet am liebsten anpeilen würdest, aber ganz allgemein erstmal gefragt, wo erkennst du in welchen Kulturerzeugnissen sozusagen Aggression, wo lässt sich das vielleicht ablesen, diese Momente? Erstmal kurz zur Kulturwissenschaft. Wir sind eine super tolle Disziplin ist ein doofes Wort, aber wir sind ein super tolles Fach, weil wir all das untersuchen können, was alle anderen Fächer liegen lassen. Wir machen das, was die Philosophie, was der nicht abstrakt genug ist. Wir machen das, was den Historikern nicht geschichtswirksam genug ist. Wir machen die Literatur, die die Literaturwissenschaftler nicht mehr wollen. Wir machen das Coole, den Kram, das, was die liegen lassen. Oftmals dann halt auch ganz niedrige Kultur. Nichts Besonderes irgendwie, das Abseitige und so. Und das ist wirklich das, was daran Spaß macht. Und wenn man da reinschaut, also oder ein bisschen meine Vorgehensweise ist immer zu schauen, wo sind auch in ganz niedrig oder unscheinbar angesetzten kulturellen Erzeugnissen, auch gar nicht hochkulturell, wo sind da Hierarchien zu erkennen? Und ich glaube, dass Hierarchien ganz schnell entstehen. Wir sind eine Kultur, die versessen ist darauf, Dinge hierarchisch zu ordnen. Wir können nicht gut sagen, wir haben zwei Dinge, die sich ähnlich sind, wir werden sofort anfangen, sie zu hierarchisieren. Wir können nicht sagen, die sind etwa gleich, sondern sofort kommt eine Hierarchisierung rein. Das ist dann das eine ist besser oder älter oder auch männlicher oder sonst irgendwas. Und zack, haben wir es hierarchisiert und das eine ist cooler oder toller als das andere. Und dieses Ding, was wir, glaube ich, in auch jeder menschlichen Beziehung oder Beziehung zu Dingen oder Tieren oder sowas haben, da ist immer eine Hierarchisierung drin und die finde ich furchtbar spannend. Was mir sofort eingefallen ist und was auch übrigens von diesem Biologe, als den ich auch in der Sendung als Interviewpartner habe, in einem Vortrag genommen wird als Parallelität, weil er auch im Tierreich erkennt, da ist es der Geschwistermord oder der Brudermord. Und da denke ich an die Geschichte aus der Genesis, Kain und Abel, die zwei Söhne von Adam und Eva, wo quasi der erste Mord geschieht in dem, was wir halt als gängigen Kanon sozusagen erfahren, ja, und anerkennen. Kann man sagen, dass Gewalt und Aggression, du hast jetzt vorhin von Hierarchisierung gesprochen, dass das ein Phänomen ist, was Menschen schon immer begleitet, also wenn man jetzt weit zurückgeht und das jetzt so exemplarisch nimmt. Anders gefragt ist quasi Kulturgeschichte eine aggressive Kulturgeschichte. Ich würde erst kurz auf die Kain und Abel-Sache dazu was sagen wollen, weil die Geschichte der Erschaffung der Welt und des Menschen ist immer noch eine super wichtige Geschichte. Auch weil wir uns einfach immer zurückprojizieren und uns fragen, was macht uns denn eigentlich aus? Und ich habe selber zu so Gründungsverbrechen geforscht. Es gibt den Brudermord und den Vatermord und sowas. Und habe für mich selber gesagt, vielleicht gibt es Gründungsverbrechen, die irgendwie ein bisschen weniger gewaltfrei sind, aber genau dasselbe leisten. Und da bin ich in meiner Forschung auf den Diebstahl gekommen. Weil die ganze Sache ja, das mit Kain und Abel kommt später, das ist auch eine fürchterlich männliche Sache, muss man dazu sagen. Aber davor ist erstmal, ich würde sagen, der erste aggressive Akt, der erzählt wird in dieser Geschichte, ist derjenige, dass Gott diesen ganzen Garten privatisiert und sagt, ihr könnt haben alles, das teilen wir, aber dieser Baum da, der wichtigste, das ist meiner. Und das ist erstmal genau so ein Ich will, dass ihr. Es ist natürlich Gott, der hat natürlich gewissermaßen das Recht dazu, aber das können wir auch in Frage stellen. Und was passiert dann als erstes? Eva klaut einen Apfel von genau dem Baum. Und Eva tut es und nicht Adam, wie es immer erzählt wird, ganz wichtig. Und was macht sie damit? Sie macht auch irgendwie auch was Aggressives auf eine Weise, aber was Gewaltfreies, was auch irgendwie Listiges und schafft dadurch Emanzipation von Gott. Man kann diese Geschichte so rum erzählen und danach hauen sich die beiden Männer tot, natürlich. Aber das ist irgendwie das Wichtigere und diese Gründungsverbrechen im Diebstahl sind irgendwie genauso Verbrechen, aber weniger Aggression und irgendwie die netteren oder die freundlicheren, listigeren. Und deswegen mag ich Diebstahl so gerne und spreche weniger gerne über diese großen, auch irgendwie kruden oder dumpferen Verbrechen. Dann sagst du ja eigentlich, dass es sowas gibt wie ein Phänomen der Aneignung, also was mit irgendwie auch Selbstermächtigung vielleicht oder Ermächtigung über was anderes zu tun hat. Und du sagst jetzt eben Diebstahl. Also bei mir kommt da gleich diese Geschichte, dass es ein Unterschied ist, ob man Gewalt gegen Dinge oder gegen Menschen ausübt. Also quasi, was ist das Objekt meiner Aggression sozusagen? Und du hast jetzt gesagt, Diebstahl sei so eine Form von Aggression oder also kannst du da noch mal ein bisschen differenzierter drauf gucken, wie du das in Zusammenhang bringst? Also ich glaube, der Unterschied ist erstmal der, dass nach dem Gründungsverbrechen des Diebstahls oder fehlt jemand ein Apfel oder so. Und nach dem Gründungsverbrechen des Vater- oder Brudermordes ist jemand tot. Das ist der Unterschied. Und der geht aber, und da fragst du völlig zu Recht nach, das bedeutet, dass man eine ganz andere Vorstellung dessen hat, was Menschen ausmacht. Und es gibt, auch in der Kulturtheorie würde ich sagen, gibt es unterm Strich zwei Richtungen oder Definitionen des Menschen. Und die eine ist die, dass er inhärent aggressiv ist, dass der Mensch ein aggressives Wesen ist. Und es gibt eine andere, der ich eher ein bisschen zuneigen würde, die sagt, Menschen handeln aggressiv, ganz eindeutig, aber vielleicht tun sie das viel mehr aus Angst heraus als auch aus einer Aggression heraus. Vielleicht handeln Menschen aggressiv, weil sie versuchen, sich selbst oder irgendwas zu schützen, weil sie Angst haben. Und ich glaube, diese Einteilung, glaubt man, dass der Mensch ein Angstwesen ist oder ein Aggressionswesen, sind beide, glaube ich, nicht letztlich begründbar. Aber ich glaube, die freundlichere, auch die effektivere oder die mehr Möglichkeiten auch im Denken eröffnet, ist die, dass man sagt, man handelt aus einer Angst heraus. Da kann man die ganze Aggression mitdenken, komplett. Aber es ist irgendwie die, mit der man mehr anfangen kann. Deswegen würde ich unbedingt zu dir tendieren. Du hast vorhin schon bei dieser Kain- und Abel-Geschichte auf Geschlechter hingewiesen. Und also mal jenseits von der Erklärung, dass klar Geschichtsschreibung auch ganz lange Zeit einseitig patriarchal funktionierte. Mal abgesehen davon, wie ist es denn, wenn du dir jetzt, du hast jetzt vor allem den Diebstahl genannt und die Geschichte quasi des Diebstahls, wenn du dir diese Gründungsverbrechen anguckst oder diesen großen Komplex Macht, Gewalt und Herrschaft, kannst du Beispiele nennen dafür, wo der Aggressor eine Aggressorin ist? Gibt es da eine Kontinuität, was die Geschlechter angeht? Es gibt eine Kontinuität des Patriarchats und damit eine Kontinuität männlicher Gewaltausübung. Und wir haben ein Gewaltproblem in unserer Gesellschaft. Jede Gesellschaft hat auf ihre Weise ein Gewaltproblem, würde ich sagen, und hat nur bestimmte kulturelle Formen gefunden, damit umzugehen. Unsere Form ist eine spezifische, vielleicht eine besonders zerstörerische, auch was den Planeten angeht und so. Aber ich würde sagen, Gewalt ist eine männliche Sache, nicht unbedingt, weil es in Männern liegt, dass sie gewalttätiger sein müssen, sondern halt, weil sie die Gruppe sind, die bei uns die Aufgabe fast der Gewalt bekommen haben. Und das ist auch eine änderbare Sache. Also das könnte man schon auch anders anlegen und Gewalt irgendwie besser aufteilen oder irgendwie besser regeln gewissermaßen. Du hast vorhin gesagt, dass Aggression eigentlich was ist, oder Angst vielmehr, was eigentlich alle Gesellschaften betrifft, alle Menschen betrifft, und dass dann die Kulturen verschiedene Umgangsformen damit lernen. Gibt es da eine einfache Antwort drauf, also was sozusagen die Möglichkeiten sind oder was man sich so beobachten kann in der Kulturgeschichte, wie Aggressionen handhabbar oder integriert werden? Ich glaube wirklich, dass man sagen kann, Gewalt oder Aggression ist ein Menschheitsproblem. Das ist absolut meine Annahme, das kann man auch anders sehen, dass jede menschliche Kultur, jedes menschliche Zusammenleben irgendwie eine Art Ökonomie der Aggression oder der Gewalt machen muss. Es muss irgendwie verteilt werden, organisiert werden, verhindert und dann sublimiert oder so. Und da gibt es unterschiedliche Lösungen. Manche Kulturen tendieren dazu, ihre Gewalt möglichst nach außen zu tragen, woanders hin. Das ist eine Eigenschaft der westlichen Kultur. Wir haben den ganzen Planeten damit fertig gemacht, dass wir unsere Gewaltförmigkeit nach außen irgendwann angefangen haben, nach außen zu tragen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich selber gebe gerade zusammen mit Morten Paul, einem Kollegen, ein Buch raus von einem Ethnologen, Pierre Clastre, der über die Guayaquil oder Aché im Amazonasbecken geforscht hat. Und das ist ethnologisch ein kleines bisschen überholt, aber der beschreibt da eine Möglichkeit, mit Gewalt umzugehen, diese Kulturen, die ganz anders funktioniert als unsere. Das ist eine herrschaftsfreie Kultur, da gibt es keine Herrschaft in diesem Sinn. Auch die Häuptlinge sind leere Figuren, die haben keine wirkliche Macht, die reden immer nur und keiner hört ihnen richtig zu und sie sind dauernd am Rennen, sind ein bisschen lächerliche Figuren. Pierre Clastre stellt diese Kulturen dar als, deren Politik ist nicht herauszufinden, was der beste Staat ist, sondern deren Politik ist, dauernd Staat zu vermeiden, zu sagen, der darf nicht entstehen. Und da haben sie ein Ritual, was krass ist, was aber genau der Macht oder der Herrschaftsentstehung entgegenwirken soll. Alle, vor allem junge Männer, müssen als ein Initiationsritual bei den Guayaquil, so beschreibt es Pierre Clastre, irgendwann eine krasse Folter durchleben. die erleben ein richtig fieses Gefoltertwerden, das aber immer besetzt ist mit einem Denk dran und lass es dir in den Körper eingeschrieben sein, du bist nicht besser als irgendjemand anderes. Wir sind alle gleich. Lass dir das über diese Schmerzen eingeschrieben sein. Das parallelisiert Clastres zu einem Text von Kafka in der Strafkolonie, wo es auch so eine Folterszene gibt, die in den Körper des Menschen einschreiben soll, ehre deinen Vorgesetzten. Und das, was Clastres beschreibt, ist genau das Gegenteil. Er sagt, die werden gefoltert, es gibt Gewalt, die ist richtig krass, die ist blutig und die ist nicht schön, aber die schreibt bei denen in die Körper ein, denk immer dran, wir sind gleich. Das hat sich, wie gesagt, ethnologisch nicht ganz bestätigt, aber als eine Vorstellung zu sagen, es gibt Gewalt, wir müssen sie irgendwo hinbringen und da lassen wir sie einfach an einer Stelle extrem fokussiert auf eine Person und eine Situation jeweils geschehen, um sie woanders nicht mehr ausüben zu müssen, um sie auch vielleicht nicht nach außen tragen zu müssen oder so. Das ist ein faszinierender Gedanke, zu sagen, wenn wir ein Gewaltproblem haben, können wir auch einfach sagen, wir konzentrieren unsere Gewalt auf jeweils einen Moment im Leben eines Menschen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber für einen Kulturwissenschaftler ist es eine interessante Überlegung. Soweit Andreas Gerlach vom Kulturwissenschaftlichen Institut an der Humboldt-Universität in Berlin. Ein kurzer Ausschnitt aus einem längeren Interview. Das ganze Interview, das findet ihr unter freieradios.net. Slow und aggressiv, slow, slow und aggressiv. Schon immer nachtaktiv, denn der Hunger macht aktiv. Slow und aggressiv, sehr gerne primitiv. Schon immer Doppelleben, manchmal dieb. Doch meistens slow und aggressiv, slow, slow und aggressiv. Eins für den Kopf, zwei für den Trieb. Slow und aggressiv, sehr gerne primitiv. Schon immer Doppelleben, manchmal dieb. Doch meistens slow und aggressiv. Was für rational geboten. Was meistens Freude macht, ist asozial und wird verboten. Mindestens ein bisschen schmutzig, dreckig wird das richtig lustig. Zu viel Ordnung im Geiste fördert nur die Langeweile. Slow und aggressiv, komm mir nicht mit Sachlichkeit. Nervige Gelassenheit sagt mir nur, dass ich schwach ist. Kurze Leitung und es knallt, wenn nötig, schnell und effektiv. Alle Zorneskinder bleiben slow und aggressiv. Pöbel MC mit Schlau und aggressiv. Und jetzt im Studio ist Thomas Ebermann. Thomas ist hierher ins Studio gekommen, um mit uns unter anderem genau darüber zu sprechen, inwiefern denn Aggressivität und auch vernünftiges Nachdenken zusammengehen. Ich unterstelle dir mal, dass du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, inwiefern einerseits Gewalt oder aggressives Verhalten und andererseits vernünftiges Nachdenken irgendwie zusammengehen können. Gut, es gibt ja aus der Zeit des Zerwürfnisses zwischen Herbert Marcuse und Theodor W. Adorno, haut der Adorno ja einmal diesen Satz raus, wer denkt, ist nicht wütend. Das impliziert den Vorwurf, dass Herbert Marcuse sich da fortreißen lässt, einer Beschwörung der Notwendigkeit, widerständig zu sein und kämpferisch zu sein und zornig zu sein. Und da balancieren die ja eigentlich das aus, was ihr die ganze Zeit diskutiert. Wer denkt, ist nicht wütend, bedeutet zunächst mal, dass in der Besichtigung des Grauens trotzdem der analytische Anspruch steckt und auch dominant sein muss, zu erklären, warum die Verhältnisse so scheußlich sind, wie sie sind. Ja, das könnte man jetzt ausführen und der andere, der Antipode, sagt, nein, nein, ich will schon bei der Bewegung sein und es gibt keine Rebellion ohne Hass, sagt Herbert Marcuse dann ja in Berlin in dieser Vortragsreihe zum Ende der Utopie. Es käme nur darauf an, also wer den Hass leuchtet in der Rebellion, der sei pfäffisch oder pastoral oder unangenehm in jeder Weise. Es käme darauf an, diesen Hass so zu zügeln, dass dabei nicht die Methoden der Reaktion Anwendung fänden. Ich glaube, er wählt das Beispiel, wenn ich mich recht entsinne. Man kann jemanden hassen und muss ihm dennoch nicht die Ohren abschneiden. Das bedeutet, dass Folter für Linke No-Go ist, egal wie viele gute Gründe es gäbe, jemanden abgrundtief zu verachten, der anderen Menschen schweres Leid angetan hat. Zwischen diesen beiden Polen, glaube ich, changieren wir immer. Ich will nicht sagen, dass ich beim Denken nicht wütend bin, wie das Postulat vom Adorno da aussagt, sondern es fließt etwas in die Zeilen ein, egal wie sehr man sich um Distanz oder Verstehen im Sinne von nicht verzeihen, aber Verstehen bemüht, dass man doch überwältigt ist, meist natürlich, wenn man an die Opfer denkt und aus der Welt der pluralen Meinung heraustritt und darüber nachdenkt, dass es die sogenannte Meinungsfreiheit ja auf ganz schön vielen Leichen oder, wenn es keine Leichen sind, Leidenden basiert. Ich würde gerne was aufgreifen, was du jetzt angesprochen hast. Also du hast diese zwei Pole genannt von Wut und rationalem, vernünftigem Nachdenken über die Verhältnisse. Es gibt ein Interview mit Jean Améry, wo er angesprochen wird, ob Linke oder Linksintellektuelle genauer zu Terroristen werden können. Ich habe da einen Einspieler vorbereitet und wir hören uns den mal an. Der macht nämlich was Ähnliches auf und ich würde dann danach gerne erfahren, wie du das aufnimmst, was Jean Améry da sagt. Man muss dazu sagen, das war natürlich eine Zeit, wo eben linker Terror was anderes meinte als zur Zeit irgendwie Antifas, wo die Rechten sich ja auch bemühen drum, dass das jetzt als linker Terror gewertet wird. Aber das waren Zeiten, wo die RAF aktiv war in Deutschland. Das muss man vielleicht irgendwie mit dazu sagen. Und genau, Améry hören wir jetzt auf die Frage eben, ob Linksintellektuelle zu Terroristen werden können. Es gibt in der Tat einen Punkt, wo eine gewisse Emotion die Ratio überschwemmt. Jetzt also nichts gegen ihre Emotionen. Emotionen sind nötig. Ohne Emotionen keine emanzipatorischen Bewegungen, ohne Emotionen keine Revolutionen. Die Emotionen müssen aber gleichwohl ständig durch die Ratio kontrolliert werden. Nun gibt es Linksintellektuelle, und ich kenne nicht wenig davon, die ihres eigenen Intellekts, ja sogar ihrer eigenen Bildung, plötzlich müde werden, die sich dieser Anstrengung, der Anstrengung der Selbstkritik vor allem, nicht weiter unterziehen wollen und sich von ihren zunächst einmal berechtigt gewesenen Emotionen nicht mehr lösen können und nun etwas tun, was das Schlimmste ist, was wir aus der Psychologie kennen, diese Emotionen rationalisieren. Ich kann mir also sehr wohl einen Menschen, einen Linksintellektuellen vorstellen, der zum Terroristen wird. Allerdings hört er dann im Augenblick, wo er grausam wird, unmenschlich, hört er dann auf, sowohl intellektuell als auch links zu sein. Also er gelangt dahin, aber er hebt sich dann qua Linksintellektueller selber auf. Thomas, ich habe dich zeitweise nicken sehen, ganz offen gefragt, was du da eben gehört hast. Wie würdest du das denn kommentieren? Gehst du da mit Améry d'accord, dass im Moment des Vollzugs der Aggressivität sozusagen, er sagt aber auch, ne, nicht einfach nur Aggressivität, sondern in dem Moment, wo der Mensch grausam wird, dass er da eigentlich sowohl nicht mehr intellektuell ist, was ich so verstehe, als da denkt der nicht mehr nach vernünftig, da ist er seinen Ansprüchen selbst nicht treu, die qua Reflexion irgendwie entstanden sind, und er hört auch gleichzeitig auf, links zu sein. Also es sind ja zwei verschiedene Dinge eigentlich, die er da anspricht. Naja, das ist sehr apodiktisch, was der Améry da sagt. Ich würde jederzeit akzeptieren, das als Ausgangspunkt eines vertiefenden Gesprächs zu nehmen. Ich würde ihn vorhalten, aber du bist doch ein, fast kann man manchmal sagen, bewundernder Freund von Jean-Paul Sartre. Und du kennst doch das Vorwort so vom Sartre zu Franz Fanons Verdammte dieser Erde. Und da fällt doch der Begriff, nur ein toter Franzose ist ein guter Franzose. Oder Fanon selbst als Intellektueller erläutert, wie in dem Akt der Gewalt des Umbringens eines Kolonialbeamten oder was wir uns da vorstellen sollen. Der Kern der Aufhebung, der Untertänigkeit oder der Akzeptanz einer gottgegebenen Ordnung oder so etwas, also der Keim der Befreiung liegt, wollen wir da nicht nochmal drüber sprechen, ob es so etwas historisch nicht auch gab. Wie soll ich umgehen mit der von Max Czollek gerade noch einmal betonten kleineren Strömung der Sehnsucht nach einer jüdischen Rache, nach dem Nationalsozialismus? Ist in dieser Rache nicht etwas, in dieser Sehnsucht nach Rache nicht etwas festgehalten, was mit einem Profil oder mit einer deutschen Sehnsucht bricht, dass der gute Jude der Verzeihende ist, der keinen Groll in sich hegt und an den Deutschen hauptsächlich bewundert, wie gut sie die Vergangenheit aufgearbeitet haben und dieser Austausch von im Erinnerungstheater von Freundlichkeiten und Orden. Das ist die Welt meiner Einwände, würde ich sagen. Und ich weiß, ich will mich trotzdem dem beugen, was er da sagt. Denn das bedeutet ja, dass wenn in jeder Aktion nicht, wenn die Aktionen selber so etwas bekommen wie ein leichtfertiges, der Zweck heiligt die Mittel oder wo gehobelt wird, fallen Späne oder nun quatscht man nicht humanistisch rein, wir sind im Kampf. Andreas Blechschmidt hat ein ganz interessantes Buch dazu geschrieben, gerade aus Anlass der Fetischisierung von Riots zum G20. Dann leuchtet in der selbstverständlich auch von Hass und Rebellion und Zügellosigkeit geprägten Aufstandssehnsucht oder Aufstandspraxis nicht mehr auf, dass das, was wir anstreben, etwas grundsätzlich anderes ist, dass uns deswegen die Methoden der Reaktion verboten sind. Andererseits Intellektuelle, ich greife ein historisches Beispiel nochmal auf, diese Zahnmorde durch die Narodniki oder die linken Sozialrevolutionäre oder wie wir das nennen wollen, die hatten so etwas wie einen auch rationalen Zweck. Denn der Zar galt als unsterblich, weil er göttlich war im Ansehen ganz vieler Bauern und armer Menschen. Und zu zeigen, nee, der ist verletzlich, den kann man umbringen. Man hatte ja den Zweck zu sagen, man kann die Welt umstürzen, man kann die Ordnung umstürzen. Es gibt nichts unangreifbar Sakrales und das ist mein freundlicher Blick auf den frühen Terrorismus vor der russischen Revolution, wenn ich das so sagen darf. Ja, es stimmt immer wieder, dass zu häufig Linke selber Militanz und der sogenannten Notwendigkeit verherrlichend argumentiert haben und dadurch irgendwie in Vergessenheit gebracht haben oder zu wenig beachtet haben, dass das, was wir anstreben, eigentlich doch von der Hoffnung geprägt ist, dass andere gesellschaftliche Verhältnisse oder in Abwesenheit der strukturellen Gewalt, wie man das so verkürzt sagen könnte, auch ein anderes Bedürfnissystem und ich will jetzt nicht gerade das große Wort der andere Mensch oder so etwas entstehen könnte, aber ein Mensch mit einem komplett anderen Bedürfnissystem. Die heutigen Bedürfnisse nach Aggression, die wir verstehen und so gerne ich das Lied von Georg Kreisler höre über den Kellner mit seinen Mordfantasien und wenn er dann, nachdem er wieder so einen Arschloch aus dem Bürgertum bedient hat, singt, dann liegt er in seinem Blut und es geht mir gut. Ein schöner Endreim. Dann ist das einerseits etwas, was alltäglich da ist, die unterdrückte Sehnsucht doch mal reinen Tisch zu machen. Und etwas, was man überhaupt nicht leugnen sollte. und gleichzeitig wissen wir, wir wünschen uns, dass es nicht geschehe. Noch in der realisierten Utopie werden wir miteinander streiten und wird es Konflikte geben. Und es ist auch nicht so falsch oder nicht so problematisch. Wir werden weiter auch manche Leute scheiße finden oder nicht klarkommen. Und wir werden irgendwie weiterhin aggressiv sein. Auch in der realisierten, erlösten Welt, glaube ich ganz sicher. Aber ich glaube, dass das okay ist. Das sagt Andreas Gerlach. Thomas Ebermann, der hier mit uns im Studio ist, dem möchte ich die Frage weitergeben. Was denkst du denn in der realisierten Utopie, wie sieht die aus und wie werden wir da mit Konflikten umgehen? Na, da halte ich mich doch ziemlich streng ans Bilderverbot. Ne? Das auszupinseln ist eine der törichtsten Sehnsüchte unter Linken. Wir können etwas Allgemeines sagen, dass das heutige Bedürfnissystem zu den heutigen materiellen Verhältnissen gehört. Und dass es deswegen vorstellbar ist, dass unter Bedingungen, wo der Mensch nicht dadurch erpresst wird, dass er seine wahre Arbeitskraft auf dem Markt verkaufbar gestaltet und damit erpressbar ist, sich all den Demütigungen des Arbeitslebens zu unterwerfen und der Effizienz und dem Takt und der Schnelligkeit und all diesen lustfeindlichen Momenten, die das Alltagsleben prägen, mutmaßlich anders fühlen wird und über uns hoffentlich mitleidig bespöttisch nachdenken wird. Selbstverständlich ist das ganz töricht, sich das als Harmonie oder so etwas vorzustellen oder als Idyll, denn wir wissen ja, dass die Gewalt nirgends heftiger wütet als dort, wo diese Bilder gemalt werden. Je sauberer die Fingernägel und je korrekter der Scheitel und je braver die Kinder, desto mehr lauert hinter diesem Bild die Brutalität. Das wissen wir. Und natürlich ist jeder Streit auch dann heftig. Stellen wir uns einfach mal träumerisch vor, die einen wollen menschengerechter und kreativer arbeiten und sagen, ach, wie viele Stunden das ausmacht, interessiert mich nicht so sehr. Und die anderen dürfen sagen, nee, die Verkürzung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und die freie Entfaltung des Menschen in wirklich freier Zeit ist mein Ideal. Die können sich schon ganz schön in die Haare geraten. Also mal abgesehen von allem anderen, ne, es ist die Beleidigung, dass man sterblich ist, ist ja nun durch den Kommunismus auch nicht aus der Welt zu schaffen. Und es wäre auch keine schöne Vorstellung, wenn Kommunismus bedeutet, dass wir alle beim Sex nur noch kuscheln. Ja, das habe ich gehört, gibt es auch noch ein paar andere Spielarten. Also, dass da was los ist und dass wir uns auch mal im Argument verachten oder auch aufeinander losgehen oder auch die Enttäuschung erleben, dass man jemanden sehr attraktiv und begehrenswert findet, aber die oder der einen gar nicht. Ne? Da ist ja auch ein ganz schönes Potenzial drin. Also lass uns einfach sagen, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wenn der Gesellschaft dieser unglaubliche Zwang zur Effektivität, zur Produktivität und zum Verkauf der wahren Arbeitskraft fehlen würde, würden die Menschen mutmaßlich ein Bedürfnissystem oder eine Selbstverständlichkeit von Bedürfnissen haben, in denen weniger vorkommt, dass es ein Lustgewinn sein soll.